Franz Nabel, das Grab des Lebendigen oder die Ortliebschen Frauen, Studie aus dem kleinbürgerlichen Leben, gelesen von Schalkmar. Kapitel 5 Aussprachen. Mit diesem Ereignis, das nicht nur alle Hausbewohner in einen fröhlichen Aufruhr versetzte, sondern auch in der ganzen Gasse belacht und besprochen wurde, begann für die Ortliebsche Familie ein so schweres und bitteres Leben, wie es bisher weder der Tod des Vaters noch Walters Besuch bei der Tochter der Oberstin Clermont mit sich gebracht hatten. Das Herzleiden der Inspektorin war infolge der furchtbaren Aufregung mit verstärkter Heftigkeit zum Ausbruch gekommen. Allein das wäre nicht das Schlimmste gewesen, denn sie hatte ähnliche, wenn auch nicht zu schwere Anfälle schon wiederholt erlitten und sich mit der Krankheit und ihren lästigen Begleitumständen halbwegs abgefunden. Im Gegenteil, unter den gegenwärtigen Verhältnissen übten ihre Schmerzen beinahe eine ablenkende Wirkung auf sie aus. Und auch die beiden Töchter wurden durch die Pflege der Mutter so in Anspruch genommen, dass wenigstens in der ersten Zeit alle übrigen Gedanken davor in den Hintergrund traten. Da der alte, sonderbare Doktor, der keine anderen Patienten mehr besaß und an dem die Inspektorin nur aus eingewurzelter Gewohnheit und aus Furcht vor der Berührung mit unbekannten Menschen festhielt, für die Kranke unbedingte Ruhe verordnete und jede Erwähnung der jüngst vergangenen Geschehnisse streng verbot, lag die erschöpfte Frau, wenn sie nicht gerade gegen einen Erstickungsanfall ankämpfen musste, beinahe den ganzen Tag mit geschlossenen Augen da, und es schien, als habe sie die eigentliche Ursache ihres Leidens völlig vergessen oder als wolle sie absichtlich nicht davon sprechen. Sie verlangte ihren Sohn gar nicht zu sehen. Ja, sie fragte nicht einmal nach ihm, und nur wenn sie einer kleinen Hilfeleistung bedurfte, dann lispelte sie Josephine, die ebenso stumm und teilnahmlos in ihrem Bett verweilte, ein paar leise, kaum hörbare Worte zu. Gleichwohl lastete die Empfindung alles dessen, was geschehen war, mit dumpfem, furchtbarem Druck über der Krankenstube und den anderen Räumen der Wohnung, und vielleicht machte gerade das Schweigen, das darüber gewahrt wurde, den Druck so namenlos qualvoll und unerträglich, weil er sich einstweilen durch kein Wort, keinen verständigenden Blick befreien durfte. Die erste, die auch die äußeren Folgen der für die Nachbarschaft so lächerlichen, für sie und ihre Angehörigen aber so schmerzlichen Begebenheit zu fühlen bekam, war Anna. Während Josephine nicht von der Seite der Mutter wich und Walter, der sich bei seinem Bürovorstand brieflich krank meldete, sein Zimmer nicht verließ, musste sie schon am nächsten Tag über die Gänge und Stiegen des Hauses und weiter hinaus auf die Gasse gehen, um die für die Fortführung der Wirtschaft nötigen Einkäufe zu besorgen. Einige Minuten lang stand sie lauschend an der Vorzimmertür. Erst als sie draußen nicht das leiseste Geräusch hörte, das auf die Anwesenheit eines Nachbarn hingedeutet hätte, schlüpfte sie hastig aus der schützenden Wohnung über die Treppe hinab, um ungesehen ins Freie zu gelangen. Nur der Hausmeister, der wie gewöhnlich hinter der Glastür seiner auf den Flur führenden Küche lauerte, empfing sie mit einem ungemein freundlichen Gruß, wobei er sein Gesicht zu einem widerwärtigen, vielsagenden Grinsen verzog. Aber auch auf der Straße fühlte sie sich nicht sicher. Sie meinte, hinter den Fenstern aller Nachbarhäuser müssten Menschen stehen, die über sie redeten und mit den Fingern nach ihr wiesen. Und als der Kreisler, bei dem sie das meiste für den Haushalt einzukaufen pflegte, während des Zuwegens eine recht harmlose Anspielung machte, hetzte sie wie gejagt aus dem Laden, ohne sich darum zu bekümmern, dass der Mann, der nun seine Waren wieder zurücklegen musste, nach einem kurzen Augenblick sprachlos Überraschung hinterher zu schimpfen begann. Nachdem sie endlich in einem entfernteren Teil des Bezirkes, wo sie nicht erkannt zu werden fürchtete, ihre Besorgungen erledigt hatte und mit müden, unentschlossenen Schritten den Heimweg antrat, dachte sie nach langer Zeit wieder an den Herrn Nikolai. Eine tiefe, schmerzliche Sehnsucht nach dem düsteren Raum mit seinem beklemmenden Tiergeruch und nach dem kleinen Manne darin stieg in ihr auf. Dort, bei dem Ticken der Wanduhr über der Tür und dem leisen Gezwitscher der Vögel in den Käfigen, wäre ihr leichter zumute gewesen, und der Herr Nikolai, der ja gewiss schon alles wusste, so gut wie die übrigen Menschen in der Umgebung ihres Hauses, hätte gewiss davon geschwiegen und sie nur mit seinen lieben Augen durch die Brillengläser freundlich und beruhigend zugleich angeblickt. Vielleicht würde sie ihm gegenüber sogar die Kraft gefunden haben, selbst von dem schrecklichen Vorfall zu sprechen und so ihr kummervolles, gedrücktes Herz zu entlasten, da sie ahnte, dass er sie verstanden und den besten Trost für sie gefunden hätte. Aber gerade als sie halb unbewusst in die schmale Seitengasse einbiegen wollte, in der seine kleine Tierhandlung lag, besann sie sich darauf, was dereinst zwischen ihm und ihr vorgefallen war, und dass sie ihr Beginnen in den Augen der Mutter und der Schwester ebenso frevelhaft und hässlich erscheinen müsste, wie Walters Besuch bei dem Fräulein Kranzler. Darum eilte sie an der lockenden Straßenecke hastig, ja beinahe entsetzt über ihre vermeintliche Schlechtigkeit vorbei und vollendete ihren Leidensweg nach dem Versinken dieser plötzlich aufgetauchten Hoffnung noch trauriger und zaghafter, als sie ihn begonnen hatte. Doch auch in den folgenden Tagen vermochte sie die Empfindung nicht loszuwerden, dass während ihres Ausganges alle Hausbewohner hinter den Wohnungstüren lauerten, um sie zu verspotten oder wohl gar, um auf den Flur hinauszutreten und ihr ein höhnendes Wort nachzurufen. Auf der Straße glaubte sie noch immer an den Fenstern der Nachbarhäuser Leute mit schadenfrohen Mienen zu bemerken. Und sie konnte sich nicht entschließen, jemals wieder eines der Geschäfte aufzusuchen, deren Kundin sie früher gewesen war. Sondern sie verlängerte ihren täglichen Weg lieber um eine halbe Stunde, um nur ja keinem bekannten Gesicht begegnen und irgendwelche Anspielungen hören zu müssen. Aber nicht nur diese Befürchtungen und peinigende Gedanken wiederholten sich jetzt regelmäßig, auch die Erinnerungen an den Herrn Nikolai stiegen täglich von neuem in ihr auf. Und so sehr sie dagegen ankämpfte, umso nichtswürdig sie sich dabei erschien, die Sehnsucht nach dem kleinen, freundlichen Mann und nach seinem dunklen Laden wollte nach langer Zeit nicht aus ihr weichen. Am schwersten und bittersten von ihnen allen litt unter dem Geschehen freilich Walter selbst. Am Abend jenes verhängnisvollen Tages, sobald Josephine ihn in sein Zimmer gebracht hatte, war er, ohne vorher seine klare Besinnung erlangt zu haben, sogleich in einen tiefen, ohnmächtigen Schlaf gesunken, aus dessen wüsten, fieberhaften Träumen er erst spät am Morgen erwachte. Unfähig zu unterscheiden, was eigentlich vorgefallen, was Traum und was Wirklichkeit gewesen war. Er fühlte zunächst doch gar nicht das Bedürfnis, darüber nachzudenken. Ein wütender Schmerz zerbohrte ihn förmlich den Kopf und eine ekelhafte Übelkeit quoll ihm unausgesetzt aus dem Magen in die Kehle und raubte ihm den Atem, so dass er nun, als solle eine Vergeltung in ihm geübt werden, tatsächlich so dalag, wie es tags zuvor die Mutter und die Schwestern während des Besuchs bei den Großeltern in ihren ängstlichen Einbildungen vor sich gesehen hatten. Nur zeitweise und ganz kraftlos regte sich in ihm die verschleierte Erkenntnis von den Ereignissen des vorhergegangenen Nachmittags. Noch beherrschte ihn einzig und allein der Wunsch, von dem quälenden, körperlichen Unbehagen befreit zu werden, sei es auch um den Preis seines Lebens, dass sie ihm, er wusste nicht warum, nie so widerwärtig und unerträglich vorgekommen war, wie in diesen Stunden. Als Anna um die Mittagszeit an seine Tür klopfte und ihn zum Essen aufforderte, sagte er, ohne ihr zu öffnen und mit sehr leiser Stimme, er könne nichts zu sich nehmen und wolle überhaupt liegen bleiben. Auf ihre schon mit gesteigerter Bangigkeit gestellte Frage, ob er krank sei und ob sie ihm die Speisen vielleicht in sein Zimmer bringen solle, erwiderte er ebenso leise, sie möge sich seinetwegen keine Sorgen und Bemühungen verursachen. Er habe keinen Hunger und brauche nur völlige Ruhe. Wenn sie ihm aber eine Freundlichkeit erweisen wolle, dann möge sie ihm einen wichtigen Brief zur Post tragen, da er sich selbst außerstande fühlte, die Wohnung oder auch nur sein Kabinett zu verlassen. Dabei reichte er ihr das Schreiben, indem er bei seinem Kanzleivorstand sein Fernbleiben entschuldigte und dass er beinahe im Halbschlaf aus einem dumpfen Pflichtbewusstsein heraus verfasst hatte, durch einen schmalen Türspalt, da eine ahnungsvolle Scham ihn davon abhielt, sich den Blicken des Mädchens zu zeigen. Anna, in plötzlich aufsteigender Angst, er könne infolge der gestrigen Aufregungen ernstlich erkrankt sein oder am Ende gar daran denken, sich etwas anzutun, winkte die Schwester aus der Kammer der Inspektorin zu sich in das Vorzimmer und teilte ihr ihre Befürchtungen mit. Allein Josephine war so erbittert, dass er von nichts wissen und den Namen des Bruders gar nicht hören wollte. Übrigens möge sich Anna keineswegs beunruhigen, Denn ein Mensch, der sich eine solche Schlechtigkeit habe zu Schulden kommen lassen, wie Wald am vergangenen Tage, der sei zu feig und nicht fähig, einen Selbstmord zu begehen. So konnte das geängstigte Mädchen nichts anderes tun, als den eingehändigten Brief aufgeben, sonst aber ihre Sorgen nunmehr zwischen der Mutter und dem Bruder aufteilen und dabei, so gut es ging, mit ihrem eigenen Elend fertig zu werden versuchen. Walter hatte sich wieder auf das Bett geworfen und war in stumpfsinniges, zweckloses Hinbrüten versunken. Erst im Lauf der Nachmittagsstunden begannen sich die bohrenden Schmerzen in den Schläfen und im Hinterhaupt und auch die Übelkeit allmählich zu verlieren. Nur ein leeres, ödes Gefühl im Kopf und im Magen blieb zurück. Und da überkam es ihn wie ein furchtbares, entsetzliches Erwachen. Er richtete sich mit dem Oberkörper langsam auf und während er mit verwunderten Blicken an sich herabsah, bemerkte er zum ersten Mal, dass er vollständig angekleidet und mit den schonen Füßen im Bett lag. Der widerliche Geruch von kaltem Zigarettenrauch und Weindunst, den seine verdrückten, beschmutzten Kleider ausströmten, rüttelte seine Erinnerung immer mehr und mehr auf. Er tastete sich an ihm weiter wie in einem schwachen Lichtschimmer, der von einer fernen Öffnung in einen tiefen, dunklen Schacht eindrang. Und plötzlich stand der Raum vor ihm, aus dem dieser Geruch herstammte. Ein Zimmer, gleich groß und gleich geformt wie die eigene Wohnstube und dabei doch so fremd, so ganz anders durch den verlotterten, erlogenen Prunk seiner Einrichtung. Und darin eine Anzahl von Menschen, wie sie ihm noch nie im Leben begegnet waren. Das Sonderbarste aber war, dass er selbst sich in diesem Raum und unter diesen Menschen befand, dass Reden von ihnen gehalten wurden, die sich mit ihm befassten, dass er ihnen Lieder vorsang, die sie mit überlauten Beifall beklatschten, dass er mit ihnen trank und tanzte und ihr ganzes fremdes Wesen annahm, als sei es sein eigenes. Hier verwirrten sich seine Gedanken wieder und der wütende, jede Besinnung vernichtende Schmerz in den Schläfen und die hässliche Übelkeit schienen zurückkehren zu wollen. Das konnte sich doch nicht in Wahrheit ereignet haben. Es musste ein böser Traum gewesen sein, aus dem er nun mit wüstem Kopf erwachte. Er war sicherlich erkrankt und sein fieberheißes, gereiztes Hirn hatte ihm alle diese wahnsinnigen, unmöglichen Dinge vorgespielt, wie ein wirkliches, lächerliches Erlebnis. Er war doch zu Hause geblieben, indes die Mutter und die Schwestern allein zu den Großeltern fuhren, weil er sich nicht wohlfühlte und ausruhen wollte. Wahrscheinlich hatte er sich angekleidet niedergelegt und alles nur geträumt, als er von Mattigkeit überwältigt einschlief und die Mutter und die beiden Mädchen würden nun bald heimkehren, ihn hier auf dem Bett wiederfinden, ihm kalte Umschläge auf die Stirn legen oder wohl gar nach dem alten Doktor schicken. Dann würde er irgendeine Arznei bekommen und endlich von seinen Schmerzen, von seinem Fieber befreit sein und nicht mehr so sonderbare, unsinnige Dinge träumen müssen. Aber da sah er wieder die Weinflecke an seinen Kleidern. Er fühlte mit den Fingern, wie klebrig sie waren. Er roch den unangenehmen kalten Zigarettenrauch, der ihn zum Erbrechen reizte. Und jetzt wusste er mit grausamer, unerbitterlicher Klarheit, dass keine Krankheit, kein böser Fieberwahn ihn quälten, dass die drei Frauen schon längst zurückgekehrt waren und dass er alles andere, ja vielleicht sogar viel mehr und viel Schrecklicheres erlebt hatte, dessen er sich jetzt noch gar nicht entsann. Seine Begegnungen mit dem Fräulein Kranzler fielen ihm ein, vom ersten Zusammentreffen angefangen bis zu dem Tage, an dem sie ihn, ohne es selbst noch recht ernst zu nehmen, aufforderte, sie zu besuchen und vor ihr und ihren Freunden seine Lieder zu singen. Er peinigte sich noch einmal in trotziger Verbissenheit mit allen Gründen und Erwägungen, die ihn schließlich dazu verführten, dieser Einladung Folge zu leisten. Und so vernünftig und einleuchtend sie ihm noch vor kurzer Zeit erschienen waren, so ungerechtfertigt und sinnlos erschien sie ihm jetzt nach der Ausführung seines Vorhabens. Er schämte sich seiner gestern der Mutter und den Schwestern gegenüber gebrauchten Lüge. Er konnte überhaupt nicht begreifen, wie er fähig gewesen war, eine solche Schlechtigkeit zu begehen. Und wenn er vollends an den in Gesellschaft des Fräulein Kranzler und ihren Bekannten verbrachten Nachmittag zurückdachte, dann erfüllte ihn keine bloße Scham oder Reue mehr, sondern das deutliche Bewusstsein, dadurch zu einem gänzlich verkommenen, verworfenen Menschen geworden zu sein. Er war nicht imstande, sich die verschiedenen Einzelheiten zu vergegenwärtigen. Ja, von einem gewissen Zeitpunkt an war seine Erinnerung an das Geschehene, mit Ausnahme von Josephines gespenstisch-schaurigem Auftauchen, völlig erloschen, um erst wieder mit dem qualvollen Erwachen am heutigen Morgen aufzudämmern. Aber was er davon noch wusste, genügte, ihn in die wildeste Verzweiflung zu stürzen, weil es die Vorstellung von unerlaubten, irgendeinem sehr schmutzigen Zweck dienenden Zusammenkünften in ihm regte, von denen er früher manchmal gehört oder gelesen hatte, ohne sich einen richtigen Begriff davon zu machen. Und er fühlte sich förmlich gebrandmarkt und glaubte, nie wieder seinen Angehörigen oder auch nur seinen Bürokollegen vor Augen treten zu dürfen. Doch die bitterste Pein stand ihm bevor, als nun plötzlich das Bild Olga Clemons vor ihm aufstieg. Der Gedanke an das junge freundliche Mädchen und an seinen glücklichen Verkehr mit ihr war wohl schon sehr verblasst, trotzdem mochte er in seinem Innersten fortgeschlummert und sein alltägliches Dasein mit allen nichtigen Begebenheiten nicht selten wie aus einem verborgenen Trieb heraus beeinflusst haben. Erst jetzt, in diesen Augenblicken der verzweifelten Zerknirschung, wurde ihm klar, wie oft er eigentlich doch bei seinen Gängen durch die Stadt oder während träg hinschleichender Mußestunden im Büro an die in den schönen Räumen der Villa und in ihrem weiten Park verbrachte Zeit zurückgedacht hatte, wie dann aus der grauen Einförmigkeit eine Empfindung des beruhigenden Friedens erwachsen war und die leise, uneingestandene Hoffnung dieser Zeit möge noch einmal zurückkehren und seinem Leben ein fernes, verschleiertes Ziel bieten, das ihn über die dumpfe Zufriedenheit des Alltags emporhob. Und mit einem Entsetzen, das ihn ebenso plötzlich überfiel und erschütterte wie die Erkenntnis seines kostbaren, heimlichen Besitzes, sah er nun seinen besten, einzigen Gewinn zerschlagen und vernichtet. Denn die Hand, in der die ihre so oft geruht, hatte gestern die Hände von Menschen gedrückt, vor denen ihn heute ekelte. Die Stimme, die sich so oft vor ihr erhoben, hatte diesen erbärmlichen Menschen ins Ohr geklungen, ihnen Lieder gesungen, die nur ihr allein gehörten, die selbst die Mutter und die Schwester nicht kannten. Er durfte sich ihrer nie wieder erinnern. Er musste vor einem Wiedersehen mit ihr wie vor einem elenden Verbrechen zurückschrecken. Er war besudelt und erniedrigt, und sie, die unvergleichlich Gütige, in ihm durch seine Schuld, durch seine unbegreifliche Nichtswürdigkeit. Walter Ortlieb schob sich bis an den Bettrand und blickte mit irren, suchenden Augen umher. Wo war die Laute, die es ihm geschenkt? Wo war das seidene Band, das ihn zum Ritter gemacht hatte? Beschmutzt, geschändet wie seine Hand, seine Stimme, wie alles, alles. Ein dunkles, schmerzendes Erinnern beschlich ihn an einen Ton von springenden Saiten, von splitterndem Holz. Aber er fühlte beinahe eine schadenfrohe, hämische Genugtuung dabei. Mochte er selbst die Laute in seiner Trunkenheit zerschmettert, mochte die Schwester sie in ihrem Zorn zerschlagen und zertreten haben. Was lag daran? Er hätte sie ja doch nie mehr berühren, nie auf ihr spielen dürfen. Aber das Band, das seidene Band, er wusste ganz deutlich, dass er es gestern, bevor er sich hinaufstahl wie ein Dieb zu verbotener Tat, an den Griff des Instruments anknüpfen wollte. Hatte er es wirklich getan? Mühevoll raffte er sich vom Bett auf, hinkte langsam bis zu seinem Kasten und öffnete ihn. Mit einem kurzen, sicheren Griff fuhr er unter den Wäschestoß, unter dem das ängstlich gehütete Erinnerungszeichen ruhte, und als seine Fingerspitzen es berührten, begann er im ganzen Körper zu zittern. Er wollte nicht glauben, dass es da war. Er wagte nicht, es hervorzuziehen, aus Furcht eine unerträgliche, höhnende Täuschung zu erleben. Es konnte ja ebenso gut irgendein gleichgültiges Band, eine alte Krawatte sein, die durch Zufall an diese Stelle geraten war. Dann, mit einem plötzlichen Entschluss und fast mit dem trotzigen Wunsch, sich gefoppt zu sehen, riss er es aus dem Versteck hervor. Voll ungläubiger Verwunderung blickte er darauf hernieder. Er ließ die weiche und doch wie mit unendlich feinen Widerhäkchen an seiner hauthaften Seide zwischen den Fingern hindurchgleiten und er las den darauf gestickten Spruch, ohne den Sinn der Worte zu verstehen. Es lag vor ihm, wie ein vor langer, langer Zeit geschautes Bild. Und nur die beiden Farben, das Grün auf dem schimmernden Grau, erschienen ihm wie etwas Bekanntes, wie grauer Sand auf verschlungene Gartenwege gestreut, wie grünes, kurz geschorenes Gras, zwischen dem diese Wege sich hinzogen. Endlich schleppte er sich müde nach seinem Bett zurück, und als er wieder auf den Rücken hingestreckt und das Band noch immer zwischen die Finger geschlungen zur Decke hinaufstarrte, stieg sein Elend so ins Ungemessene, dass er weinen musste, gleich einem kleinen, verlassenen Kind. Da Josephine unausgesetzt an dem Krankenlager der Mutter weilte und die Pflege der alten Frau allein besorgte, vereinigten sich Annas Gedanken unwillkürlich mehr auf den Bruder und seine vollkommene Abgeschlossenheit. Sein tiefes Schweigen erfüllte sie mit heimlicher Angst, mit bangen, ungewissen Ahnungen. Nach der schroffen, höhnischen Zurückweisung durch die ältere Schwester wagte sie kein weiteres Wort mehr über Walter zu äußern und so durch eine Aussprache ihren Kummer zu erleichtern. Aber sie schlich im Lauf des Tages mehrmals auf den Fußspitzen nach der verriegelten Tür und lauschte mit angehaltenem Atem, ob nicht ein Laut ihr anzeigte, was mit dem Bruder vorging. Den ganzen Vormittag hindurch währte die dumpfe, ja unerklärliche Stille. Erst in den späten Nachmittagsstunden hörte sie ihn mit schleppenden Schritten durchs Zimmer humpeln, den Kasten aufschließen und jämmerlich stöhnen. Sie wollte gerade des Schlimmsten gewärtig nach der Klinke greifen und sich auf irgendeine Weise, sei es auch mit Gewalt, Eingang verschaffen, als die Tritte ebenso langsam zurückschlurften. Das Bett verriet durch sein Knacken, dass Walter sich wieder niederlegte und das Stöhnen löste sich allmählich in ein ruhiges, kaum hörbares Schluchzen auf. Dieses leise Schluchzen nahm, sie konnte nicht sagen warum, die ärgsten Befürchtungen von ihr. Es drängte sie gleichsam mit sanfter, überredender Gewalt von der Tür weg, während dabei die undeutliche Empfindung in ihr wachte, dass der Bruder nun das Schrecklichste überwunden habe. Und wie sie sich jetzt in stumpfer, zufriedener Ergebenheit an den großen, runden Tisch setzte, rollten auch ihr die Tränen aus den Augen und über die Wangen, ohne dass sie es recht bemerkte oder das Verlangen fühlte, sie mit dem Sacktuch abzuwischen. Gleichwohl brachte erst der Anbruch des folgenden Tages endgültige Erleichterung, denn nun sperrte Walter die Tür auf und ließ sie mit dem Frühstück zu sich ein. Sie wünschte mit beinahe versagender Stimme einen guten Morgen und war überglücklich, dass er ihr den Gruß zurückgab, ja sogar noch einen stockenden Dank für ihre Obsorge hinzufügte. Dann stahl sie sich leise aus dem Zimmer, als stehe sie ihm gegenüber in einer Schuld oder als befürchte sie, ihn durch ein überflüssiges Wort, durch einen vielleicht missverstandenen Blick in seine alte Verzweiflung zurückzuwerfen. Der gleiche Vorgang wiederholte sich in ähnlicher Weise während der Mittagszeit. Als sie ihm in der Dämmerung das Abendbrot brachte und nach seinem Dank rasch zur Tür hinaus wollte, presste er plötzlich die mühselige Frage aus sich heraus, wie es der Mutter ginge. Sie erschrak zunächst und eine heiße, verräterische Röte flog über ihr Gesicht. Aber weil sie ihn so völlig in sich zusammengesunken und mit niedergeschlagenen Augen vor sich sitzen sah, fand sie ihre Fassung wieder und sagte, die Mutter sei wohl ein wenig leidend gewesen, fühle sich jedoch schon viel besser. Und Josephine? Fragte er tonlos und noch immer, ohne den Kopf auch nur ein weniges zu heben. Die Josephine ist bei der Mutter. Liegt die Mutter? Jetzt erschrak Anna noch einmal. Ja, aber nur um ein bisschen auszuruhen. Sie beobachtete ihn bei ihren Worten ängstlich, ob sie nicht am Ende zu viel gesagt und sein Misstrauen erweckt habe. Allein er nickte schweigend, wie zu etwas Selbstverständlichem, worauf sie sich mit unauffälliger Schnelligkeit aus dem Kabinett zurückzog, um ihm keine Gelegenheit zu neuen Fragen zu geben. Als sie später am Abend in ihrem Zimmer saß und sich auszukleiden begann, trat Josephine, die während dieser Nächte bei der Mutter schlief, ein, um frisches Bettzeug aus dem Kasten zu holen. Da verlieh ihr ein unbestimmtes Gefühl der Zuversicht den Mut, mit der Schwester über Walter zu sprechen. Vielleicht waren Josephines Gesichtszüge in diesem Augenblick etwas weicher. Vielleicht glaubte sie in ihnen die Spur eines nachsichtigen, versöhnlichen Schmerzes zu entdecken. Sie wusste selbst nicht, was sie zu bewog, aber sie war plötzlich von jener Scheu befreit, die sie seit der ersten Zurückweisung durch die Schwester in ihr Schweigen gebannt hielt. »Heute hat der Walter endlich wieder gegessen«, begann sie leise und wie versuchend. Josephine stand mit dem Rücken gegen sie an dem geöffneten Kasten, aus dem ein feiner Duft von Schabenkraut herausströmte, und zuckte, ohne etwas zu entgegnen, die Achseln. Es konnte ebenso gut ein Zeichen der Abwehr wie der Gleichgültigkeit sein. »Er sieht noch immer sehr schlecht aus«, fuhr Anna tapfer fort. »Wie jeder Mensch, der mehr trinkt, als er verträgt.« Es waren Worte des Hohns, aber sie klangen doch nicht so scharf, als solle das Gespräch damit beendigt werden. »Es ist nicht nur das. Du weißt nicht, wie furchtbar er sich kränkt.« Josephine hielt einen Stoß leuchtend weißer Leinenwäsche auf dem Arm und schloss den Kasten. So? Und während sie sich umdrehte und der Schwester einen gleichsam misstrauisch prüfenden Blick zuwarf. Das ist ja sehr schön von ihm. Er hat sich heute nach der Mutter erkundigt, wie es ihr geht. Wirklich. Rührend. Sie wollte mit einem kurzen, hässlichen Auflachen zur Tür hinaus. Anna wagte nicht, den Weg zu vertreten, aber sie ging ihr doch ein paar Schritte nach. Und dann hat er auch noch nach dir gefragt. Es war wie ein letzter, hilfloser Versuch und die Schwester blieb tatsächlich stehen, während sie die Wäsche auf ihren Arm mit ein paar Griffen durchsuchte, als wollte sie sich überzeugen, ob sie nichts vergessen habe. Was hat er denn von mir wissen wollen? Auch wie es dir geht und... Anna stockte einen Augenblick. Und was du machst? Und was hast du ihm gesagt? Dass du bei der Mutter bist. Josephine stand, von Anna ängstlich und erwartend beobachtet, eine Zeit lang unschlüssig an der Tür. Dann fasste sie mit einer ruckartigen Bewegung nach der Klinke. Na also, jetzt wieder jedenfalls zufrieden sein. Und nun streckte die Schwester bittend die Arme nach ihr aus. Josephine, ich glaub... Was glaubst du? Ich glaub, mir ist so vorgekommen, er möchte vielleicht mit dir sprechen. Josephine, beinahe herausfordernd gehobener Kopf, begann sich ein wenig zu sinken. Josephine, fuhr Anna hastig und mit flehender Stimme fort. Möchtest du ihm nicht morgen statt meiner das Essen hineintragen? Die schmalen, hart übereinander gepressten Lippen des Mädchens zuckten unmerklich, aber es richtete sich jetzt wieder auf, wie um eine nahende Schwäche abzuschütteln. Nein. Und dabei vermochten ihre Finger die Klinke, auf der sie auch immer lagen, doch nicht niederzudrücken. Anna stand jetzt schon knapp neben ihr. Aber Josephine, um Gottes Willen, so kann es doch nicht bleiben. Er kann sich doch nicht immer in sein Zimmer einsperren. Wir werden doch wieder zusammenkommen und miteinander sprechen müssen. Die Mutter wird ja wieder gesund werden und er wird wieder ins Büro gehen. Josephine war langsam auf einen Sessel neben der Tür gesunken. Sie schüttelte den Kopf und ihre eingefallenen, dunkel umränderten Augen schimmerten von aufsteigenden Tränen. Ich weiß nicht, wie das jetzt alles werden soll. Die Wäsche glitt vom Arm auf den Schoß und sie barg das tief gesenkte Gesicht in beide Hände. Ihr habt uns ja so eine Schande gemacht. Ja, es ist wirklich schrecklich. Ich traue mich selbst nicht mehr aus der Wohnung auf die Gasse hinaus. Aber deshalb kann es doch nicht so bleiben. Sonst geht der Walter am Ende noch ganz von uns fort und nimmt sich irgendwo bei fremden Leuten ein Zimmer. Nun wurde auch Annas Stimme halb von Tränen erstickt. Das ist ja nicht auszuhalten. Dabei muss man ja zugrund gehen. Eine Zeit lang blieb es still, nur das leise Weinen der beiden Schwestern war zu hören. Endlich meinte die Jüngere, indem sie sich schneuzte, Schau, Josephine, ich glaub wirklich, es ist das Beste, wenn du mit ihm sprichst. Einmal muss es ja doch sein, nicht wahr? Und ich glaube auch, dass er es selber will. Er traut sich nur nicht, es zu sagen. Und zu dir kommen kann er ja auch nicht, wegen der Mutter. Josephine hatte sich allmählich aufgerichtet und sah trübselig vor sich hin. Warum hat er denn mit dir nicht gesprochen? Du warst ja doch schon ein paar Mal bei ihm drin. Anna starrte sie ohne jedes Verständnis an. Mit mir? Was soll er denn mit mir reden? Dann bettelte sie weiter, ohne die Frage der Schwester zu beachten. Sie wird dir dankbar sein, bis sie wieder so weit ist. Geh's ihr gut. Josephine schwieg, aber sie ließ sich zureden und duldete es auch, dass Anna ihre Schultern streichelte. So wie damals, als sie vor Schmerz und Verzweiflung über Walters immer inniger werdenden Verkehr mit dem faulen Clermont hilflos zusammengebrochen war. Bevor sie in die Kammer der Mutter zurückkehrte, hatte sie schon halb und halb eingewilligt, am nächsten Tag mit Walter eine Aussprache zu suchen, durch die wenigstens das Leben zwischen den eigenen vier Wänden für die Zukunft erträglich gestaltet werden sollte. Aber noch die ganze Nacht hindurch, während sie schlaflos auf ihrem notdürftig zurechtgeschichteten Lager auf dem Fußboden kauerte und am Vormittag, während sie neben dem Bett der Mutter saß und nähte oder die gleichgültigen Fragen der alten Frau ebenso gleichgültig beantwortete, kämpfte sie mit sich um den entscheidenden letzten Entschluss. Nun hatte Walter sie schon zum zweiten Mal verraten. Das erste Mal war es geschehen, als er mit seiner Geige und dann auch mit der Laute zum jungen Mädchen in der Villa hinausfuhr und trotz ihres Hasses gegen Olga Clermont ja vielleicht gerade aus diesem Hass heraus, war damals ein leises, unentgestandenes Begreifen ihr wacht, das sie freilich nur noch mehr aufreizte und rücksichtsloser machte, gleichsam als wolle sie durch ihre gesteigerte Wut diese kaum empfundene Regung betäuben und ersticken. Es mochte wohl etwas Besseres und Schöneres gewesen sein, das den Bruder zu jener Zeit von ihnen fortzog. Etwas, das sie selbst und ihre dürftige Umgebung ihm niemals hätten bieten können. Und wenn es damals ein Unrecht gegeben hatte, dann waren sie und die Mutter die Schuldigen gewesen, weil sie ihn aus selbstsüchtiger Angst um seine ehrliche Freude betrogen. Aber dass er sie jetzt um Menschen verringt, die so unendlich tief unter ihr standen, die sie beschimpften und verhöhnten und ihm nichts anderes bieten konnten als den widerwärtigen Schmutz, das vermochte sie nur schwer, nur mit unsäglicher Mühe zu überwinden. Und doch war es eben dieser Umstand, der sie, allerdings mehr in dumpfer Ahnung als in bewusster Überlegung, allmählich zu nachgiebiger Versöhnlichkeit hinüberleitete. Denn war Walt in seinem Verkehr mit Olga Clermont schuldlos gewesen und sie selbst schuldig, dadurch, dass sie ihn aus diesem Verkehr und aus allem Guten, das für ihn damit zusammenhing, herausriss, so hatte er sich jetzt ihr und der Mutter gegenüber durch seinen hinterlistigen, für sie alles so schmachvoll verlaufenen Besuch bei der Partei im oberen Stockwerk in die tiefste Schuld verstrickt. Damals wäre ein Verzeihen ihm zugekommen. Sie fand in diesem Augenblick zum ersten Mal vor sich selbst den Mut zu solcher Erkenntnis. Heute konnte sie ihm verzeihen und ihm mit ihrer Vergebung zugleich eine neue, stärkere Fessel auferlegen, die er in der Erinnerung an sein Vergehen nicht so leicht wieder abstreifen durfte. Zugleich bewog sie aber auch noch ein anderer Gedanke, gegen den Bruder nicht allzu lange in starrer Unnachgiebigkeit zu verharren. Ein Gedanke, den Annas Bemerkung, Walter könne sie am Ende ganz verlassen und sich bei fremden Menschen ein Zimmer mieten, nachträglich in ihr wachgerufen hatte. Jetzt verlangte er noch nach einem Ausgleich, nach einer Versöhnung. Sie kannte ihn zu gut, um es nicht selbst zu wissen, und hätte dazu nicht erst der Versicherung der Schwester bedurft. Wenn ihm jetzt, solange er von der Reue über sein Vergehen und dem Gefühl seiner Schuld vollständig beherrscht war, entgegenkam, dann würde er sich ihr vollständig unterwerfen und ihre Güte wie ein unverdientes Geschenk empfangen. Hielt sie ihn aber allzu lange hin, ließ es geschehen, dass seine nutzlose Zerknirschung sich in Trotz verwandelte. Dann war es, so schwer sie auch daran glauben mochte, gleichwohl möglich, dass sie ihn noch mehr verlor, dass er sich noch mehr von ihr und ihrem Kreis entfernte. Denn wenn er es zu Wege gebracht hatte, gegen ihren Willen und ihr Wissen, den Verkehr mit Menschen zu suchen, die er von ihr mit Recht gehasst und verachtet wusste, würde er in einer Aufwallung eigensinniger Verzweiflung vielleicht auch fähig sein, sich von ihr loszusagen, unser Leben von dem seiner Angehörigen zu trennen. Durch diese Erwägungen bestimmt, erschien sie um die Mittagsstunde in der Küche und erklärte der freudig bewegten Schwester, sie wolle ihren Wunsch erfüllen und dem Bruder das Essen in sein Zimmer tragen. Walter saß bei ihrem Eintritt mit dem Rücken gegen die Tür am Fenster und las in einem Buch, so dass er sie nicht sehen konnte und der Meinung war, es sei Anna, die ihm wie am Vortage und wie am heutigen Morgen die Speisen bringe. Erst als sie ihn mit mühevoll beherrschter Stimme anredete und ihm mitteilte, sie habe sein Mittagsbrot auf den Tisch gestellt, drehte er sich in einem plötzlichen Erschrecken um und sein nach den Aufregungen und dem Leid der letzten Stunden noch viel blasseres und mageres Gesicht war bis unter die Haare von einer dunklen Röte übergossen. Er empfand keine eigentliche Angst vor der nun wohl bevorstehenden Auseinandersetzung. Denn wenn Josephine sich überhaupt entschlossen hatte, zu ihm zu kommen, war ihr bitterster Groll gewiss schon geschwunden. Trotzdem vermochte er kein Wort hervorzubringen, ihr keinen einzigen Schritt entgegenzukommen. Und auch sie war nicht imstande zu sprechen. Der Schmerz, der sie nach der zweitägigen, durch so hässliche Dinge verursachte Trennung beim Anblick des Bruders durchzuckte, war so stark und regt ihr Elend von Neuem so heftig, dass sie das Zimmer am liebsten ohne den Versuch einer Annäherung verlassen haben würde. Aber das durfte nicht sein, und weil sie nicht unvermittelt von dem beginnen wollte, was doch zu Ende gebracht werden musste, sagte sie, während sie den Teller und das Besteck auf den Tisch zurechtschob, »Wann wirst du denn wieder ins Büro gehen?« Walter kam jetzt mit sehr langsamen Schritten näher. Morgen, ich hätte eigentlich schon heute gehen können. Sie wartete nicht ab, bis er irgendeine Ausrede fand. Ich meine nur, damit dein Chef nicht weiter ungehalten wird. Ach nein, ich habe ihn ja schon vorgestern geschrieben, dass ich nicht wohl bin und ein paar Tage nicht kommen kann. Er war ja immer mit mir zufrieden und ist auch sonst ein rücksichtsvoller Mensch. Und ist er heute schon wieder ganz gut? Der Ton ihrer Worte verriet keine Anspielung und doch versetzte ihre Frage ihn in leise Verlegenheit. Oh ja, natürlich, es war ja auch nichts weiter. Sie schwiegen wieder eine Weile, ohne dass Josephine sich dazu aufraffen konnte, den unglückseligen Vorfall vom Sonntag in irgendeiner Weise zur Sprache zu bringen. Endlich, um das quälende Schweigen nicht so mächtig werden zu lassen, dass es vielleicht nicht mehr zu brechen gewesen wäre, meinte sie, »Setz dich doch und iss. Es wird ja alles ganz kalt.« Er ließ sich gehorsam auf einen Sessel nieder und fing an, die Suppe mit dem Löffel umzurühren. Die Schwester blieb neben ihm stehen und so konnte er ihren Blick unauffällig ausweichen. »Wie geht es denn der Mutter?« »Schlecht. Wir haben große Sorgen um sie gehabt.« Der Löffel in seiner Hand zitterte, aber er hielt die Augen noch immer gesenkt. Nur seine Stimme verlor die erkünstelte Gleichgültigkeit. Sie bebte in ehrlicher Angst und war voll unausgesprochener Reue und Selbstanklage. »Mein Gott, es kann ja doch nichts geschehen.« Josephine zögerte mit ihrer Antwort. Er sollte sein Vergehen noch einmal empfinden und erkennen, welche Folgen daraus hätten entstehen können. Erst als er wie ein geprügelter Hund von unten herbittend zu ihr aufblickte, sagte sie, »Ich glaube, das Ärgste hat sie schon überstanden. Wenigstens hat der Doktor gestern erklärt, dass wir uns keine Sorgen mehr zu machen brauchen.« Er legte den Löffel weg, bevor er ihn ein einziges Mal zum Mund geführt hatte, und stützte aufseufzend die Stirn gegen die Hand. Als Josephine ihn vollständig wehrlos und ergeben sah, setzte sie sich langsam neben ihn auf einen Sessel. »Walter! Wie hast du uns so etwas antun können?« Nun ließ er die Hand herabsinken, neigte sich mit dem Oberkörper über den Tisch und legte das Gesicht auf den Arm. »Ich weiß nicht, ich kann es selbst nicht begreifen.« »So eine Schande!« Und als er regungslos in der gleichen Stellung verharrte, »Du hast die Leute ja doch gekannt! Du hast doch gewusst, was für gemeine Frauenzimmer es sind und wie sie uns immer nur beschimpft und verhöhnt haben!« Er nickte, ohne sich aufzurichten. »Sag mir, um Gottes Willen, wie ist denn das Ganze eigentlich geschehen? Du hast doch nicht einfach so ohne weiteres zu ihm hinaufgehen können.« Jetzt hob er den Kopf und während er ihn wieder in die Hand stützte, starrte er über den Tisch hinweg ins Leere. »Das Fräulein Kranzl hat mich manchmal gehört, wenn ich Laute gespielt und gesungen habe.« Josephine lachte höhnisch auf. »Fräulein! Ist so ein Weibsbild auch schon ein Fräulein?« Ihr Blick bekam etwas Erbarmungsloses. »Wieso hast du denn erfahren, dass es dich gehört hat? Hat sie sich vielleicht beschwert, dass wir zu viel Lärm machen?« »Oh nein, woher denn?« »Im Stand, wie es hieß. Ich wundere mich wirklich, dass uns der Hausmeister, der bestochene Lump, unser bisschen Vergnügen noch nicht verbieten wollen hat.« Sie kehrte jetzt hartnäckig zu ihrer früheren Frage zurück. »Und woher hast du sonst wissen können, dass sie dich hört?« »Sie hat es mir selbst gesagt.« »Du hast also schon vorher mit ihr gesprochen?« »Ja, ich bin ihr manchmal im Stiegenhaus begegnet.« »Und da hast du dich mit ihr in ein Gespräch eingelassen?« Er zuckte die Achseln, ohne seine Stellung zu verändern oder die Schwester anzuschauen. Wie um ihr zu verstehen zu geben, dass es einmal geschehen und trotz aller Reue nicht wieder gut zu machen sei. Und nun konnte sich Josephine beim besten Willen nicht länger beherrschen. »Wenn wir mit ihr zusammengetroffen sind, haben wir uns immer an die Wand gedrückt, damit sie uns nicht einmal mit ihren Kleidern streift und du schämst dich nicht, mit ihr ein Gespräch anzufangen. Im offenen Stiegenhaus, wo es jeder sehen kann. Ja, Mensch, was ist dir denn eingefallen? Bist du wahnsinnig gewesen?« Er stöhnte gequält auf. »Ich weiß nicht, es ist halt so gekommen.« »Aber du kannst doch nicht mit einem ganz fremden Frauenzimmer und noch dazu mit einer solchen Person einfach zu sprechen anfangen, wie mit unserem einen.« »Ich bin ja schon früher manchmal mit dir zusammengetroffen und hab sie nie angeschaut.« »Na also, und auf einmal?« »Vor ein paar Wochen bin ich ihr wieder auf der Stiege begegnet und da haben wir beide auf dieselbe Seite ausweichen wollen. Und wie wir so rumgetanzt sind, hat sie zu lachen angefangen. Und ich habe wahrscheinlich auch lachen müssen. Josephines Lippen verzerrten sich. Das ist doch unglaublich! Und da hat sie mich dann angesprochen. Sie? Dich? Natürlich, das hätte ich mir denken können. So ein unverschämtes, gemeines Weibsbild. Von der kann man ja nichts anderes erwarten. Und bei der Gelegenheit hat sie mich dann eben gefragt, ob ich derjenige bin, der immer Laute spielt und singt. Die Schwester krampfte beide Hände zu Fäusten zusammen. Und du hast ihr geantwortet, statt ihr für eine Frechheit den Rücken zu drehen und sie stehen zu lassen? Sie war so freundlich zu mir. Freundlich? Wieder schlug Josephine das böse, hässliche Gelächter an, mit dem sie vor Jahren auch Annas Versicherungen von den guten, ehrlichen Absichten des Herrn Nikolai zerschnitten hatte. Nächstens wird man dir noch einschärfen müssen, dass du dich auf der Gasse nicht von wildfremden Leuten anreden lässt und mit ihnen gehst, wenn sie dir Zuckerl oder Spielzeug versprechen. Ich hab doch nicht unhöflich gegen sie sein können. Sie hat mir doch nie etwas getan. So? Und was sie uns und der Mutter aufgeführt hat, das ist nichts. Das hast du schon vergessen, wie sie uns absichtlich mit ihrem Lärm belästigt und dann auch noch auf uns heruntergeschimpft hat, wenn wir uns darüber beschwert haben. Das hat doch nur ihre Mutter getan. Aber sie ist dabei gestanden und hat gelacht. Das ist ganz dasselbe. Und wenn sie es auch nicht getan hätte, du hast ganz gut gewusst, was für eine Person sie ist. Das ganze Haus hat davon gesprochen. Und wer Lust gehabt hat, hat es mit den eigenen Augen sehen können. Sie hat sich ja nicht geschämt. Am helllichten Tag hat sie Herrenbesuch empfangen. Und wie es oben ihr zugegangen ist, war auch kein Geheimnis. Davon wirst du dich ja selbst überzeugt haben. Gegen so ein Frauenzimmer darf man nicht höflich sein, weil man damit nur zeigt, dass man sie für seinesgleichen hält. Und wenn sie schon die Frechheit hat, selbst jemanden anzusprechen und noch dazu einen fremden Mann, darauf gibt es nur eine einzige Antwort. Das hätte sie mir machen sollen. Ich hätte sie gründlichst abgefertigt. Aber solche Leute kommen nie an den Richtigen. Das ist ja das Unglück. Sie war in ihrer Erregung aufgesprungen und einige Mal im Zimmer auf- und abgeeilt. Dann trat sie wieder neben Walter, der völlig hilflos auf seinem Platz saß. Und wie ist das Ganze weitergekommen? Ich habe sie dann noch öfters im Stiegenhaus getroffen. Und immer mit ihr gesprochen? Ja, sie schlug die Hände zusammen. Mein Gott, wie werden sich die Leute da schon über uns lustig gemacht haben? Und weiter, wieso bist du auf den unglückseligen Gedanken verfallen, auch noch zu ihr hinaufzugehen? Sie hat gesagt, dass sie mir so gern zuhört, wenn ich singe. Das hat dir natürlich riesig geschmeichelt. Darauf wusste nichts zu antworten und sie schien es auch gar nicht zu verlangen. Sie nickte nur mit einem halb spöttischen, halb schmerzlichen Lächeln. Wir haben dir als Zuhörer nie genügt. Das weiß ich schon aus Erfahrung. Sie schlug wieder den alten, rücksichtslos forschenden Ton an. Und bloß weil sie dir vorgeschwätzt hat, dass sie dir gern zuhört, hast du gleich zu ihr hinaufrennen und ihr vorsehen müssen? Er schwieg noch eine kleine Weile, bevor er zu sprechen begann. Sie hat mir erzählt, dass sie sehr musikalisch Bekannte hat. Sie lernt ja auch selbst singen. Singen? Das kennt man. Er wagte den unglücklichen Versuch einer Verteidigung. Wirklich, Josephine, es waren zwei Mädchen bei ihr, die sich beide fürs Theater ausbilden. Und ein Professor. Sie unterbrach ihn mit einer heftigen Handbewegung. Ich brauche nicht zu wissen, was für ein Gesindel du da oben getroffen hast. Ich will nur endlich erfahren, wieso du dazu gekommen bist, dich mit solchen Menschen einzulassen. Auf diese Frage musste er wieder die Antwort schuldig bleiben. Er hatte ja die Gründe, die ihn zu seinem Vorhaben bestimmten, selbst mehr geahnt als erkannt und war unfähig, Rechenschaft darüber abzulegen. Aber sie gab nicht nach, denn sie verstand seine Hilflosigkeit nicht und glaubte, er wollte ihr irgendetwas verbergen. Wirklich nur aus Eitelkeit? Und weil du so dumm gewesen bist, dich von ihr fangen zu lassen? Da meinte er, nun überhaupt etwas zu sagen. Ich bin ja doch auch immer in der Villa zum Fräulein Clermont gefahren und habe mit ihr gespielt und gesungen. Zu jeder anderen Zeit hätte Josephine eine solche Gelegenheit benutzt, ihren vor Walter so lange geheim gehaltenen Hass gegen das junge Mädchen zu befreien. Jetzt sah sie darin einzig und allein ein Mittel, ihn noch erbarmungsloser in die Enge zu treiben. Ist das dein Ernst? Er hob jetzt wie zu einer letzten mühseligen Abwehr die Schultern. Es ist ja doch wahr. Ihr Blick haftete unerbittlich auf seinem abgewendeten Gesicht. Du willst wirklich zwischen dem Fräulein Clermont und der Person da oben keinen Unterschied machen? Mein Gott, natürlich. Bist du aus der Villa vielleicht jemals in so einem Zustand nach Hause gekommen, wie neulich von der Kranzler? Bei dieser rücksichtslosen Anspielung kroch er noch mehr in sich zusammen und auch die letzte Spur seines Widerstandes, wenn überhaupt von einem solchen die Rede sein konnte, verschwand. Das habe ich ja doch nicht wissen können. Nicht? Er schwieg und jetzt setzte sie sich wieder neben ihn und legte ihm leise die Hand auf den Rücken. Ich glaub, du hast es aber doch gewusst. Soll ich dir sagen, warum? Er rührte sich nicht. Es war so, als erwarte er einen Schlag, dem er nicht auszuweichen vermochte. Und Josephine schonte ihn nicht. Wie du mit dem Fräulein Clermont zum ersten Mal bei der Großmutter besammen warst und wie sie dich aufgefordert hat, sie zu besuchen, um mit ihr zu musizieren, hast du es uns doch gleich erzählt. Noch am selben Abend erinnerst du dich, warum hast du uns denn verheimlicht, wie du die Kranzler zum ersten Mal auf der Stiege getroffen und mit ihr gesprochen hast. Sie ließ die Hand von seinem Rücken gleiten, als habe sie ihn früher festhalten wollen und nun erkannt, dass es nicht mehr nötig sei, dass er ihr nicht mehr drinnen könne. Jedenfalls doch nur, weil du sehr gut gewusst hast, dass es etwas ganz anderes ist. Etwas, was du um jeden Preis bei uns verbergen musst. Und darum hast du uns ja auch so abscheulich belogen, wie wir am letzten Sonntag zu den Großeltern gefahren sind und du allein zu Hause bleiben wollen hast. Er erhob sich mühselig vom Tisch und schleppte sich bis an sein Bett, auf das er sogleich niedersank. Josephine, wenn es etwas helfen würde, ich möchte mich am liebsten umbringen. Aber es lässt sich nicht mehr ungeschehen machen. Leider. Er streckte die ineinander verschlungenen Hände flehend gegen sie aus. Ich bitte dich, um Gottes Willen, sprich nicht mehr davon. Du ahnst nicht, was ich deswegen schon ausgestanden habe. Und wir und die Mutter, glaubst du, für uns war es ein Vergnügen? Mein Gott, und wie wir nach Haus gekommen sind und dich in der ganzen Wohnung nicht gefunden haben. Ganz kalt ist uns geworden vor Angst und Schrecken, weil wir ja doch immer fest davon überzeugt waren, dass du krank bist und dass dir vielleicht irgendetwas geschehen ist. Und wie du dann plötzlich angefangen hast, zu spielen und zu singen. Wir haben es ja durch die offenen Fenster ganz deutlich gehört und deine Stimme gleich erkannt. Er schlug die Hände vors Gesicht und stöhnte gebeinigt auf. Ja, ich weiß, aber sie hatte die Augen schon wieder voll Tränen. Und dann alles andere. Walter, es war so entsetzlich. Mein Gott. Sein Blick bekam etwas namenlos Verzweifeltes, beinahe Irres. Ich kann ja doch nichts mehr machen. Sie drückte den Ball in ihrer Hand zuerst gegen das rechte, dann gegen das linke Auge, wie um die Tränen gewaltsam zurückzudrängen. Du hast recht, es nützt jetzt nichts mehr. Und mit einer Art trotziger Entschlossenheit. Wir müssen nur trachten, alles wieder in Ordnung zu bringen, so gut es eben noch möglich ist. Seine Erregung löste sich, sobald Josephine von ihrer unbarmherzigen Verfolgung abließ, in dumpfe Gleichgültigkeit auf. Ja, natürlich. Du kannst dich doch nicht eben in dein Zimmer einsperren. Du wirst wieder in die Bank gehen. Freilich. Und wir werden wieder besammen sein. Er nickte. Ja. Und gleichsam in einem langsamen Erwachen mit leiser, ängstlicher Stimme. Josephine. Was denn? Er stockte eine Weile. Glaubst du, wird mir die Mutter verzeihen? Sie sah ihn mit einem merkwürdigen, fast enttäuschenden Blick an. Ich weiß nicht, aber ich glaub schon. Sein Gesicht erhielt jetzt einen unendlich demütigen, hilflos bitteren Ausdruck, wie das eines Kindes, das sich eines Erwachsenen in blindem Vertrauen auf Gnade und Ungnade überliefert. Josephine, du bist nicht mehr böse auf mich, das weiß ich, sonst wärst du nicht zu mir gekommen. Sie stand vom Sessel auf und ging mit zuckenden Lippen auf ihn zu. Und als sie neben ihm auf dem Bett saß, geschah es zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie ihn mit beiden Armen umschlang und aufschluchzend ihr Gesicht an seine Schultern lehnte. Du Unglücksmensch, du weißt ja gar nicht, wie gern ich dich hab. Er war von ihrer Liebkosung erschreckt und strich ihr mit der Hand ein- oder zweimal unbeholfen über den Kopf. Du bist ja so gut, ihr seid ja alle so gut zu mir. Sie verharrte noch eine kleine Weile in der gleichen Stellung, dann richtete sie sich wieder auf. Dass du das endlich einsiehst. Ich hab's ja schon immer gewusst, Josephine. Und trotzdem? Sie unterbrach sich hastig. Nein, fangen wir nicht wieder damit an. Aber ich glaube, du hast mir früher etwas sagen wollen, nicht? Er antwortete erst nach einiger Zeit, als habe er sich mittlerweile selbst auf sein Anliegen besinnen müssen. Ich wollte dich nur bitten, ob du nicht vielleicht bei der Mutter für mich sprechen möchtest, damit sie mir nichts nachträgt. Das tut sie ohnehin nicht mehr. Davon kannst du überzeugt sein. Glaubst du? Sie neigte bekräftigend den Kopf. Dazu hat sie dich viel zu lieb, so wie ich. Wir meinen es ja doch alle so gut mit dir. Er stieß einen tiefen, bekümmerten Seufzer aus. Ich hab's ja wirklich nicht um euch verdient. Das kommt alles nur daher, weil du zu vertrauensselig bist. Du bildest dir ein, dass es alle Menschen so ehrlich mit dir meinen wie wir, bloß weil sie dir einmal ein freundliches Gesicht gezeigt haben. Und das ist nicht wahr. Die Leute sind alle falsch und denken immer nur an sich selbst. Du kannst vielleicht recht haben. Nicht nur vielleicht, sicher. Schau, Walter, auf mich und auf uns alle kannst du nicht verlassen. Wenn ich dir sag, das und das ist so, dann ist es wirklich so. Und wenn ich dir sag, ich hab dich gern, dann hab ich dich auch wirklich gern. Warum soll ich dich denn belügen? Das ist doch ein, nicht wahr? Ich hab dich ja nicht, ich will ja nichts von dir haben. Und unser Auskommen finden wir auch ohne das, was du verdienst. Und wenn dir die Arbeit der Bank einmal keine Freude mehr macht, kannst du sie meinethalben jeden Tag stehen lassen. Ist es früher, solange du noch in der Schule warst, gegangen, so wird es jetzt ebenso gut gehen. Wenn wir zu dir freundlich und aufrichtig sind, so sind wir es nur um deinetwillen und weil du zu uns gehörst. Die anderen Menschen aber sind gut zu dir, weil sie dich irgendwie brauchen können und wenn auch nur, um sich einen guten Tag aus dir zu machen. Jetzt kommt es mir beinahe schon selber so vor. Vergiss es nur nicht wieder gleich das nächste Mal, wenn irgendwer den Freundlichen gegen dich spielt. Du kannst sicher sein, dass es nur für Stellung ist. Über sein müdes, abgespanntes Gesicht schlich ein überlegenes Lächeln. Mit wem sollte ich denn noch zusammenkommen? Das darf man nie sagen. Hättest du es je im Leben für möglich gehalten, mit solchen Leuten zusammenzutreffen, wie es die da oben sind? Und es ist doch geschehen. So etwas kommt. Man weiß nicht wie, wenn man nicht immer auf der Hut ist und allen Menschen von Anfang an ausweicht. Ich glaube, das werde ich bis zu meiner letzten Stunde nicht vergessen. Ja, dieses eine Mal, weil es so plump war, dass ich sie das Kind bemerkt hätte. Aber immer ist es nicht so deutlich. Und dabei steckt auch dieselbe Falschheit dahinter. Während Josephine sprach, streifte sie halb unbewusst die verknüllte Bettdecke ein paar Mal zurecht. Bei dieser Gelegenheit geriet ihr durch Zufall das grauseidene Lautenband, das noch unter einer Falte verborgen gelegen haben mochte, in die Hand. Sie spielte eine Zeit lang damit, ohne zu wissen, was sie durch ihre Finger gleiten ließ. Erst als sie unwillkürlich darauf niederblickte, erkannte sie das Erinnerungszeichen des Fräulein Clermont an den Bruder, das sie einstmal in so furchtbare Aufregung versetzt und dazu getrieben hatte, dem Verkehr der beiden jungen Leute mit Hilfe der Mutter ein Ende zu bereiten. Und ohne daran zu denken, dass sie sich dadurch verraten könne, hielt sie es Walter entgegen. Schau! Ich weiß ganz gut, dass zwischen dem Fräulein Clermont und der Person da oben ein himmelweiter Unterschied besteht. Aber glaubst du wirklich, dass sie es damals ehrlich und aufrichtig mit dir gemeint hat? Er schrak gar nicht darüber, das sonst so ängstlich gehütete Andenken in der Hand der Schwester zu sehen und war auch gar nicht erstaunt, dass sie es kannte. Er meinte nur leise und kraftlos, das Fräulein Clermont war immer so lieb zu mir und die Großmutter hat auch gesagt, dass es sehr gut ist. Auf das, was die Großmutter sagt, darf man nichts geben. Die Großmutter ist schon alt und kindisch. Aber du kannst mir glauben, Walter, das Fräulein hat dich auch nur zum Narren halten wollen. Sie hat es nicht so ordinär und so auffallend gemacht, wie die da oben. Darin besteht ja eben der Unterschied zwischen ihnen. Aber schließlich kommt es doch auf dasselbe heraus. Er hatte den Kopf tief auf die Brust sinken lassen, ohne zu bemerken, wie sie das Band immer mehr und mehr zerknüllte, bis es vollständig in ihrer geschlossenen Faust verschwand. Und wenn er es auch gesehen hätte, er hätte es stumm geduldet. Denn das, woran dieses Band ihn erinnern und wozu es ihn vielleicht wieder einmal zurückleiten sollte, das war nun auf immer verloren. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sich um jeden Preis, sei es auch um den teuersten, den alten, bescheidenen Frieden im eigenen Kreise zurückzukaufen. Mir ist es freilich merkwürdig vorgekommen. Sie war immer so gut und freundlich zu mir. beinahe wie eine Schwester. Josephines Lippen verzerrten sich, aber sie schwieg. Und dann auf einmal ist sie weggefahren, ohne mir etwas zu sagen und ohne sich von mir zu verabschieden. Das ist der beste Beweis dafür, dass sie alles nur aus Laune getan hat und nicht aus Güte. Weil es ihr gerade eingefallen ist, sich einen Spaß mit dir zu machen. Vielleicht. Du spielst und singst ja gewiss recht hübsch, Walter, so wie man's gerade fürs Haus braucht. Aber du wirst dich doch nicht für einen wirklichen Künstler halten. Mein Gott, woher denn? Und wenn das Fräulein Clermont ernstlich Lust gehabt hätte zu musizieren, dann hätte sie bei ihren Verhältnissen jedenfalls Gelegenheit gefunden, es mit einem wirklichen Künstler zu tun. Ja, ja, freilich, aber... Was aber? Josephines Blick war jetzt wieder so unnachsichtig auf ihn gerichtet, dass er nicht mehr zurück konnte. Vielleicht hat sie mir nur eine Freude bereiten wollen. Sie schüttelte in übertriebener Verwunderung den Kopf. Was für eine Freude! Hast du bei uns nicht ebenso gut spielen und singen können wie in der Villa? Und haben wir dir nicht ebenso gern zugehört wie sie? Ja, das schon. Sie legte ihm die Hand auf den Arm. Uns hast du mit deinem Gesang wirklich ein Vergnügen gemacht, Walter. Und sie hat sich vielleicht nur verstellt und dich dabei heimlich ausgelacht. Ihre Stimme verlor jetzt alle Schärfe. Du weißt ja nicht, wie weh es uns getan hat und wie wir uns alle gekränkt haben, weil du damals nicht mehr vor uns gesungen hast. Meine Übungen waren euch ja unangenehm. Es klang nicht wie ein Vorwurf, sondern wie eine nachträgliche Entschuldigung. Deine Übungen hätten für uns gut genug sein sollen. Und wenn du etwas gekonnt hast, bist du in die Villa gefahren und wir haben nichts mehr zu hören bekommen. Er nickte trübselig. Du hast ja recht, es war wirklich hässlich von mir. Sie drückte noch einmal wie zum Trost seinen Arm mit der Hand. Mach jetzt keine Vorwürfe mehr darüber, das haben wir ja schon längst vergessen. Vielleicht bist du doch endlich klüger geworden und alles kann wieder so werden, wie es war. Ach Gott, wenn das ginge. Warum nicht? Man muss nur den guten Willen haben und an uns wird es nicht fehlen. Aber du musst ihm auch den Teil zu beisteuern. Sie stand mit einem Ruck vom Bett auf. So, und jetzt kann ich dein Essen hinaustragen, damit es dir die Anna aufwärmt. Er hatte sich mit ihr erhoben und war ihr an den Tisch gefolgt. Nein, nein, lass nur Josephine. Aber es ist ja eiskalt geworden. Wenigstens die Suppe. Er begann schon zu essen. Nicht aus Hunger, sondern um zu verhindern, dass sie seinethalben die doppelte Mühe habe. Das macht nichts. Übrigens ist sie doch gar nicht so kalt. Sie setzte sich neben ihn und sah ihm schweigend zu. Erst als er die Suppe schon ausgelöffelt hatte und den Teller mit dem Fleisch und dem Gemüse an sich heranzog, meinte sie gleichsam in Fortsetzung des kurz vorher unterbrochenen Gesprächs: Auf eine Veränderung müssen wir uns allerdings gefasst machen. Worauf glaubst du? In dieser Wohnung werden wir nicht länger bleiben können. Er senkte in neu erwachendem Schuldbewusstsein die Augen, aber gleichzeitig sagte doch mit merkwürdig fester Stimme: Das habe ich mir wohl auch gedacht. Sie schien seine Zustimmung nicht sonderlich zu beachten und fuhr fort: Die Leute werden ja mit den Fingern auf uns zeigen. In der ganzen Gasse spricht man von nichts anderem. Wie die Anna vorgestern früh zum Kreisler gekommen ist, hat er gleich davon angefangen. Und dann der Gedanke, mit diesen Frauenzimmern unter einem Dach leben zu müssen und ihnen vielleicht auf der Stiege oder am Gang zu begegnen. Wenn man ihnen auch ausweicht und sie nicht anschaut, man weiß ja doch, dass sie sich über einen lustig machen und hinter einem herlachen. Nein, das wäre auf keinen Fall zu ertragen. Er würgte den Bissen, an dem er gerade kaute, mühevoll herunter und legte dann Messer und Gabel aus der Hand. Ich kann mir nichts Schreckliches vorstellen, als mit ihnen irgendwo zusammenzutreffen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Früher oder später muss es einmal geschehen, solange wir noch hier sind. Fast drohend neigte sie sich gegen ihn vor. Walter, das sage ich dir, wenn du dem Frauenzimmer einmal auf der Stiege oder vor dem Haus begegnest, dass du sie mit keinem Blick anschaust, hörst du? Das ist doch selbstverständlich. Und wenn sie vielleicht auch noch die Frechheit hat, irgendetwas zu sagen, dann mach, wie wenn du es gar nicht gehört hättest. Benimm dich einfach so, wie wenn du überhaupt nicht wüsstest, dass sie an dir vorbeigeht. Er stützte den Kopf in beide Hände. Was soll ich denn machen? Ich glaube recht gern, dass das nicht besonders angenehm für dich ist. Aber schließlich, alle Folgen deiner... Sie wollte ihm nicht mehr wehtun und fand nicht gleich den richtigen Ausdruck. Deiner Vertrauensseligkeit könnte nicht erspart bleiben. Es ist ja am Ende noch nicht das Schlimmste. Nein, da hast du recht. Das Schlimmste ist, dass wir nicht mehr in unserer Wohnung bleiben können. Das wird uns alle am schwersten treffen. Er warf ihr von der Seite einen scheuen, bittenden Blick zu. Mein Gott, Josephine. Aber sie sah es nicht. Wenn man bedenkt, dass die Eltern schon in dieser Wohnung hinein geheiratet haben, dass wir alle hier geboren und aufgewachsen sind. Sie presste für einen Augenblick die Hand an die Lippen und schüttelte den Kopf. Kannst du dich noch erinnern, wie wir nach dem Tod vom Vater so verzweifelt waren, weil wir geglaubt haben, dass wir die Wohnung nicht behalten können? Ja, ich weiß noch ganz gut. Du warst ja doch noch ein kleiner Bub und hast es nicht recht verstanden, aber... Ihre Stimme klang so, als ob sie zu weinen anfangen müsse. Du hast doch auch schon mithelfen wollen und hast gesagt, dass du keine Geigenstunden mehr zu nehmen brauchst. Weißt du noch? Sein Gesicht war jetzt vollständig von den Händen bedeckt. Und jetzt bin ich es, der euch von hier vertreibt. Sie starrte eine Zeit lang mit übereinandergepressten Lippen ins Leere. Dann riss sie sich mit einer kurzen, heftigen Bewegung des Oberkörpers aus ihren Erinnerungen heraus. Wer weiß, wozu es gut ist. Vielleicht hat es so kommen müssen. Damit du siehst, wie gut wir es mit dir meinen, zum Unterschied von anderen Menschen und damit wir endlich in Ruhe und Frieden miteinander leben können. Aber eins weiß ich. Dabei schlug sie mit dem ausgestreckten Zeigefinger beteuernd auf den Tisch. Die neue Wohnung werde ich selbst suchen und die Leute, die mit uns in demselben Haus wohnen, werde ich mir sehr genau ansehen, damit wir nicht vom Regen in die Traufe kommen. Sie stieß einen sehnsüchtigen Seufzer aus. Mein Gott, wenn man so ganz für sich allein sein könnte. In einem kleinen Haus, wo niemand andere etwas zu suchen hat und wo man keine fremden Menschen zu sehen braucht. Das wäre das Allerschönste. Walter hatte die Hände vom Gesicht genommen und sich in seinen Sessel zurückgelehnt. Schön wäre das schon. So wie es die Großeltern haben. Ach Gott, so gnadenweise. Unser Eigentum müsste es sein. Ja, freilich, aber das ist wohl nicht gut möglich, hier in der Stadt. Allerdings, das kann sich der kleinste Bau auf dem Land erlauben, aber wir... Sie stand unvermittelt auf, wie um ihren Träumen ein Ende zu machen. Isst du nichts mehr? Nein, danke. Da begann sie die Teller und das Besteck zusammenzuräumen. Er verfolgte die Bewegungen sehr aufmerksam und erst als sie alles so geschickt aufeinander geschichtet hatte, dass sie es auf einmal hinaustragen konnte, fragte er zögernd, Sag, Josephine, wie glaubst du denn, dass es mit der Mutter eigentlich am besten gehen wird? Was? Glaubst du, dass ich schon heute zu ihr kommen kann? Sie dachte eine Weile nach. Ich glaube, es ist besser, du wartest noch bis morgen. Und weil sie merkte, dass es sehr traurig wurde, fügte sie rasch hinzu. Aber es könnte sie doch zu sehr aufregen, wenn sie dich plötzlich wieder sieht. Ich muss früher mit ihr reden. Und dann möchte ich auch abwarten, was der Doktor morgen sagt. Du hast ja recht. Sie steht morgen wahrscheinlich schon auf. Und wenn du auch schon ins Büro gehst, lässt es sich vielleicht so machen, dass du einfach wie sonst nach Hause kommst und dich zu Tisch setzt und dass von dem Ganzen überhaupt nicht mehr gesprochen wird. Er warf einen dankbaren Blick zu. Wenn du glaubst, das geht, das wäre freilich das Allerbeste. Sie erwiderte den Blick halb lächelnd, halb schmerzlich. Und das Bequemste, nicht wahr? Und während sie sich der Tür näherte... Wir werden ja sehen. Jetzt kann ich mich nicht länger aufhalten. Die Mutter ist gewöhnt, dass ich den ganzen Tag bei ihr bin. Sie könnte sich wundern, wo ich so lange bleib. Man muss noch sehr vorsichtig sein. Dann ging sie. Walter hatte nicht bemerkt, dass sie mit den Tellern zugleich das grausende Band hinaustrug, aber er vermisste es jetzt nicht mehr. Und so fragte er sich auch gar nicht, wohin es wohl gekommen sein mochte. Am nächsten Tage war der Zustand der Inspektorin schon um vieles gebessert. Mit Zustimmung des alten Arztes konnte sie das Bett verlassen und ihr gewohntes, ohnehin sehr ruhiges Leben wieder aufnehmen. Auch gegen eine Begegnung mit dem Sohn hatte der Doktor, der notwendigerweise in die ganzen Verhältnisse eingeweiht worden war, nichts einzuwenden. Nur machte er zur Bedingung, dass sie ohne alle weiteren Auseinandersetzungen und Aufregungen vor sich gehe. Josephine war darin mit ihm eine Meinung und übernahm es, die Mutter in schonender, behutsamer Form darauf vorzubereiten. Sie erzählte ihr von ihrer Unterredung mit dem Bruder und wie bitterlich er seinen unbesonnenen Schritt bereue, zu dem ihn übrigens durchaus nicht seine eigene Schlechtigkeit, sondern nur die hinterlistigen Verführungskünste des Fräulein Kranzlers verleitet hätten. Und als sie vollends noch von seinem blassen Aussehen und seinem scheinbar schweren körperlichen Leiden berichtete, erklärte die alte Frau sich nun allzu gern damit einverstanden, die leidige Angelegenheit nicht mehr zur Sprache zu bringen um den Sohn, der ja schon schwer genug gestraft sein mochte, nicht von Neuem zu beunruhigen. So kam es, dass Walter bei seiner Rückkehr aus dem Büro wirklich so empfangen wurde, als habe sich inzwischen nichts ereignet und nichts in den Lauf des Alltags verändernd eingegriffen. Die Augen der Inspektorin schimmerten wohl feucht und ihre Stimme zitterte bei den Begrüßungsworten ein wenig und auch er vermochte seine Beherrschung nur mit Mühe aufrechtzuerhalten. Aber Josephine, die es ja schon seit langer Zeit gelernt hatte, bei allen ungewöhnlichen Vorgängen im Familienkreis die Führung an sich zu reißen und sobald sie einmal über ein Ding mit sich einig war, nicht leicht um ihre Fassung gebracht werden konnte, verhinderte auch diesmal durch ihr beinahe rücksichtsloses Einmengen jeden drohenden Gefühlsausbruch. Daher verlief, nachdem die ersten quälenden Augenblicke überwunden waren, das Beisammensein zwar noch etwas gezwungen, doch ohne Zwischenfall und ohne besonders auffällige Hemmung. Am folgenden Tage musste das gegenseitige Verhalten nicht mehr eigens besprochen und gewissermaßen eingeübt werden. Es ergab sich schon als etwas Selbstverständliches. Und auch die äußeren Umstände gestalteten sich so günstig, dass keine Störung, kein Zerreißen der mühselig wieder angesponnenen Fäden zu befürchten schien. Ein glücklicher Zufall und noch mehr vielleicht die ängstlich von ihm gewahrte Vorsicht ersparten Walter während seiner ersten Ausgänge ein Zusammentreffen mit dem Fräulein Kranzl. Einmal sah er sie wohl, als er auf dem Heimweg eben in die einsame, heimatliche Seitengasse einbiegen wollte, aus dem Hause treten. Ein anderes Mal hörte sie sogar schon auf der Treppe selbst, wie es ihre Gewohnheit war, halblaut singend auf dem oberen Stockwerk herabkommen. Beide Male gelang es ihm jedoch, der gefürchteten Begegnung noch rechtzeitig auszuweichen. Das erste Mal, indem er einige Schritte zurückeilte und sie, hinter einem Haustor versteckt, an sich vorbeigehen ließ. Das zweite Mal, indem er die wenigen Stufen, die er schon erstiegen hatte, wieder hinunterhumpelte und, ohne die grinsende Belustigung des Hausmeisters zu bemerken, im Hofraum ihr Verschwinden abwartete. Anna litt bei ihren Einkaufsgängen jetzt zwar nicht weniger, aber sie nahm es hin wie etwas Unabänderliches. Teils, weil es nicht in ihrem Wesen lag, ihre Empfindungen für etwas sonderlich Beachtenswertes zu halten oder wohl gar anderen Menschen anzuvertrauen. Teils, weil der mit knapper Not wiederhergestellte Frieden ihr viel zu wertvoll war, als dass sie durch ein überflüssiges und ganz zweckloses Wort in der Mutter oder der Schwester die kaum beschwichtigende Erregung über das Geschehene wieder wachgerufen hätte. Die Inspektorin und Josephine selbst wagten einstweilen wohl noch nicht, die Wohnung zu verlassen. Freilich empfanden sie ihre Abgeschlossenheit keineswegs als lästigen Zwang, denn auch unter den gewohnten Verhältnissen war oft eine Woche verstrichen, bevor sie sich zu einem Ausgang entschlossen. Das überraschend schnelle Zurückgleiten in die früheren Lebensgewohnheiten und nicht weniger das Ausbleiben der gefürchteten äußeren Folgen oder besser gesagt das leichte Hinwegsetzen über sie bewirkten es in Verbindung mit ihrem innigen Wunsch, dass Josephine, obgleich sie sonst höchst misstrauisch war, im Geheimen sogar zu hoffen begann, das Verlassen der alten, geliebten Wohnung sei auch diesmal nur wie ein Schreckgespenst vor ihnen aufgetaucht und werde vielleicht doch noch zu vermeiden sein, so wie vor vielen, vielen Jahren nach dem Tode des Vaters. Und sie freute sich herzlich, mit der Mutter einstweilen noch nicht darüber gesprochen und die leidende Frau durch einen so betrübenden Ausblick unnötigerweise erschreckt zu haben. Umso grausamer wurde sie eines Tages aus ihrer beglückenden, immer höher steigenden Sicherheit herausgerissen und durch die unbarmherzige Wahrheit ihrer Selbsttäuschung überführt. Es war nämlich nötig gewesen, infolge eines plötzlich am Küchenherd zum Vorschein kommenden Mangels den Hausbesorger in die Wohnung heraufzuholen, damit er feststellen könne, der Schaden sei ohne Verschulden der Partei entstanden und müsse mithin auf Kosten des Hauseigentümers wiedergut gemacht werden. Wie bei anderen ähnlichen Anlässen übertrugen die Inspektorin und Josephine die erforderlichen Verhandlungen der jüngeren Tochter. Während der boshafte Mensch scheinbar sehr angelegentlich den Herd untersuchte, benützte er die Gelegenheit dazu, die Sprache wieder auf den peinlichen Vorfall mit den beiden Frauen aus dem oberen Stockwerk zu bringen und Anna in widerwärtig freundschaftlichen Worten nahezulegen, sie möge noch rechtzeitig einen gütlichen Ausgleich herbeizuführen trachten, da die Witwe Kranzler, das habe ich zufällig gehört, gegen die Frau Mama und das Fräulein Schwester eine gerichtliche Anzeige zu erstatten beabsichtige. Und zwar gegen die Erstere wegen gröblicher Ehrenbeleidigung, gegen die Letztere sogar wegen tätlichen Angriffs. Er wolle sie, das Fräulein Anna, ja durchaus nicht beunruhigen, auch sei es recht gut möglich, dass die ganze Geschichte wieder im Sand verlaufe. Trotzdem halte er es für seine Pflicht, sie davon zu verständigen, denn soweit er die Frau Kranzler zu kennen glaube, sei ihr eine Verwirklichung ihrer Absicht immerhin zuzutrauen. Umso mehr, als die Frau Inspektor und das Fräulein Josephine, wie er selbst bezeugen könne, in ihrer allerdings nicht unbegreiflichen Aufregung sich zu machen hätten hinreißen lassen, was ein ehrlicher, anständiger Mensch nicht ohne weiteres hinzunehmen brauche. Schließlich sei es doch besser, auf alle Fälle vorzubeugen, solange man noch die Möglichkeit dazu habe, und sich die Unannehmlichkeiten einer Gerichtsverhandlung und die unabsehbaren Folgen einer solchen zu ersparen. Durch dieses böswillige Geschwätz, völlig ihrer Fassung beraubt, fügt das Mädchen sich widerspruchslos dem nur beiläufig hinzugefügten Bescheid, die Beschädigung des Sparherdes sei jedenfalls durch ihre eigene Ungeschicklichkeit verursacht worden und müsse daher auch auf ihre Rechnung ausgebessert werden, und ließ den Hausmeister im vollen Bewusstsein seines errungenen Erfolgs abziehen. Josephine und die Mutter waren über die Ergebnislosigkeit der wegen des Herdes geführten Unterhaltung äußerst erbost und machten vor Anna auch gar keinen Hehl daraus. Aber sie hört in ihrem noch immer andauernden, lähmenden Entsetzen die Vorwürfe nicht, mit denen die beiden sie überhäuften, und ersehnte nur einen Augenblick des Alleinseins mit der Schwester, um sie von dem drohenden Unheil in Kenntnis zu setzen und so wenigstens einen Teil ihrer furchtbaren Angst auf sie abzuwälzen. Als die Mutter sich endlich in ihre Kammer zurückgezogen hatte und sie ihr gebeinigtes Herz ausschütten durfte, da war Josephine, die doch sonst über das Gerede der Hausleute nur hochmütig die Achseln zuckte, ebenso bestürzt und niedergeschmettert wie die Schwester selbst. Sie versuchte zwar durch einen gesteigerten Wutausbruch gegen die Witwe Kranzler und ihre Tochter die aufzuckende Furcht zu betäuben, und Walter, der zu seinem Glück im Büro saß, wurde trotz der erfolgten Versöhnung noch einmal unbarmherzig verdammt und verurteilt. Gleichwohl vermochte sie über das Grauen vor den angedeuteten Möglichkeiten nicht mehr hinwegzukommen. Ihre Regung an jenem verhängnisvollen Nachmittag war so stürmisch gewesen, dass sie sich heute an die Einzelheiten des Vorfalls nicht mehr deutlich erinnerte. Nur das eine wusste sie noch, und ihre neu auflebende Erbitterung ließ es in diesem Augenblick mit erschreckender Klarheit wieder empfinden. Sie wäre kaltblütig jede Gewalttat gegen die verhassten Feindinnen fähig gewesen. Was sie in Wahrheit getan hatte, war ihrem Gedächtnis entschwunden. Allein sie zweifelte nicht, dass die Frau Kranzler mit Recht behauptete, von der Mutter gröblichst beschimpft und von ihr selbst geschlagen und gestoßen worden zu sein. Und der Gedanke daran bereitete ihr trotz aller Angst sogar heimliche Genugtuung. Die Mädchen beschlossen, der Mutter die Mitteilung des Hausmeisters noch zu verschweigen und auch dem Bruder einstweilen nichts davon zu sagen. Dagegen wollten sie, weil sie der ganzen Sache vollkommen hilflos gegenüberstanden, am nächsten Vormittag den Arzt, der ohnehin schon in die Angelegenheit eingeweiht und so gewissermaßen in ihren ängstlich gehüteten Kreis aufgenommen war, ins Vertrauen ziehen. Und es gelang ihnen auch, ihn nach der Erledigung seines Besuches bei der Mutter noch eine Weile ungestört im Vorzimmer festzuhalten. Der alte, ein wenig sonderbare Mann hörte den Ausführungen Annas aufmerksam und sehr ernsthaft zu. Als Josephine ihn zuletzt mit bangen Blicken um seine Meinung befragte, erklärte er nach kurzer Überlegung, so wie der Vorfall sich abgespielt hat und wie sie mir diese Frau schildern, ist es allerdings nicht ausgeschlossen, dass sie den angedeuteten Schritt unternimmt. Nicht um ihre scheinbar auch sonst schon stark durchlöcherte Ehre wieder zu flicken, sondern aus angeborener Bosheit, nur um ihnen etwas anzutun. Josephine trat mit krampfhaft ineinander verschlungenen Händen näher an ihn heran, wie um ihn zu bewegen, seine Worte zurückzunehmen. Mein Gott, Sie kann uns doch nicht bei Gericht verklagen. Der Doktor zog langsam die Schulter in die Höhe. Es muss ja nicht sein. Aber wie gesagt, unter den gegebenen Umständen ist es nicht gänzlich unmöglich. Das Mädchen brach auf einen Sessel nieder und drückte das Gesicht gegen die über die Lehne gelegten Arme. Auch das noch, auch das noch, so eine furchtbare Schande. Ihre letzten Worte klangen wie ein halb erstickter Aufschrei. Nein, nein, das kann man nicht überleben. Man überlebt so vieles, mein Fräulein. Warum nicht auch das? Sie schüttelte in die Arme hinein den Kopf. Nein, nein! Und indem sie ihr von Verzweiflung verzerrtes Gesicht wieder emporhob. Aber man kann uns doch nicht bestrafen. Wir haben ja doch recht gehabt. Er schien mit ihrem Jammer kein besonderes Mitleid zu empfinden und lächelte beinahe still vergnügt. Das will ich durchaus nicht bezweifeln. Nur ist es in den meisten Fällen bedauerlicherweise nicht gestattet, das Rechte zu tun. Auch wenn man Recht hat. Das ist eine sehr sinnige und feine Unterscheidung. Ja, aber um Gottes Willen, Sie glauben wirklich, dass Sie bestraft werden können. Wenn es tatsächlich zu einer Verhandlung kommen sollte, halte ich es für höchst wahrscheinlich. Ja, und was kann uns dann geschehen? Er schwieg eine Weile, gleichsam im Vorgeschmack des kommenden Genusses. Dann öffnete leise schmatzend die Lippen. Tja, die Frau Mama dürfte wohl mit einer gelinden Geldstrafe davonkommen. Josephine stand die Sessellehne mit den Händen krampfhaft festhaltend und die Augen starr auf den Arzt gerichtet, langsam auf. Und ich? Er schwieg wieder eine Zeit lang. Wenn man sich an einem Menschen tatsächlich tätlich vergreift, meinte er endlich. Und mag es auch noch so sanft geschehen, so pflegt es im Allgemeinen schwerer zu wiegen als die saftigste Grobheit. Aber immerhin, einem tüchtigen Rechtsfreunde dürfte es ja vielleicht gelingen, eine Umwandlung der für solche Fälle vorgesehenen Strafe herbeizuführen. Josephine hatte ihm seine Worte, noch bevor sie klingend wurden, förmlich mit den Blicken aus dem Munde genommen. Sie glauben, man wird mich einsperren wollen. Dank unserer gepriesenen Gesetzgebung. Vermutlich. Sie ließ den Sessel los und presste die flache Hand gegen die Stirn. Nein. Ihre Stimme klang ganz leise. Dazu wird es nicht kommen. Und ihr bewegungsloses Gesicht verriet, was sie meinte und dass sie entschlossen war, es auch auszuführen. Sie hätte nicht mehr hinzufügen müssen. Lieber stürze ich mich aus dem Fenster. Anna hatte bisher in stummen Entsetzen zugehört und nur manchmal, wenn Josephine in ihrer Regung allzu laut sprach, sie zu beruhigen versucht, damit die Mutter nicht herbeigelockt werde. Nun trat sie hastig auf die Schwester zu, als wolle diese ihre Drohung schon jetzt ausführen. Und sie müsse sie davon abhalten. Jesus Maria, Josephine. Auch der wunderliche Alte schien sich einstweilen an der Qual des Mädchens gesättigt zu haben. Er kam von der anderen Seite auf sie zu und legte die Hand besänftigend auf die Schulter. Dieser Ausweg wäre ebenso bedauerlich wie die Sache selbst, der sie sich dadurch entziehen wollen. Und vielleicht ebenso überflüssig. Josephine bewegte sich nicht, aber hätte der Vorraum ein wenig mehr Licht gehabt, dann wären beide, Anna und der Doktor, vor dem trostlos starren Ausdruck ihrer Augen erschrocken. Nein, nein! Die Worte kamen merkwürdig abgehakt und unbetont aus ihr heraus. Sie werden sicher verklagen. Und wir werden verurteilt werden. Ganz sicher. Und so gleichgültig, ja beinahe grausam der Alte früher gesprochen hatte, so weich und freundlich wurde seine Stimme jetzt. Wir werden es nicht dazu kommen lassen. Wir werden vielmehr die Andeutung des liebenswürdigen, hochverehrten Herrn Hausmeisters beherzigen. Sie konnte sich noch nicht zurechtfinden. Was für Andeutungen? Nachdem wir der mit Recht so beliebten Dame die Wahrheit gesagt und unserer Meinung auch einen gewissen Nachdruck verliehen haben, werden wir sie, die Dame nämlich, wie das in solchen Fällen meist zu geschehen pflegt, höflichst um Entschuldigung suchen und bitten, die ganze Sache als ungeschehen zu betrachten. Sie begann ihn langsam zu begreifen. Um Entschuldigung bitten? Ich? Diese Person? Allerdings, Damit dürfte diese erschütterndste Angelegenheit des Jahrhunderts ein für alle Mal aus der Welt geschafft sein. Nur mit Mühe vermochte Anna das gellende Gelächter, in das die Schwester auszubrechen drohte, zu dämpfen. Josephine, bedenk doch, die Mutter, ich soll zu den Leuten hinaufgehen und sie um Verzeihung bitten. Nach dem, was zwischen uns vorgefallen ist, soll ich nicht vielleicht auch noch niederknien vor ihnen? Das Letztere wird sich vermeiden lassen. Sie fuhr sich mit beiden Händen an die Schläfen. Nein, Herr Doktor. Lieber sollen sie uns den letzten Kreuzer wegnehmen. Lieber sollen sie mich einsperren. Der Arzt fasste ihren linken Arm über dem Handgelenk, zog ihn herab und schüttelte ihn leise, während er ihn mit festem Griff umspannt hielt. Sie haben erst sehr wenige Minuten geruht und ihren Selbstmord in Aussicht zu stellen, liebes Fräulein. Augenblicklich scheint wieder das Eingesperrtwerden mehr Reiz für Sie zu besitzen. Ich will Ihre Wahl zwischen diesen beiden angenehmen Dingen durchaus nicht beeinflussen. Ich möchte mir lediglich die Bemerkung erlauben, dass es sich hier nicht nur um Sie, sondern auch um Ihre Frau Mutter handelt. Und nicht nur um die verschiedensten möglichen Strafen, sondern auch um die Gerichtsverhandlungen, die diese Strafen vorangehen und deren Aufregung ihrer Mutter um jeden Preis erspart bleiben muss. Um diesen Preis nicht, Herr Doktor. Und wenn wir alle zugrunde gehen. Er ließ ihre Hand los und zuckte die Achseln, wie Sie wünschen. Sie haben mich um meine Meinung gefragt und ich habe sie Ihnen gesagt. Vielleicht sogar noch etwas darüber. Aber mein Gott, Herr Doktor, das kann doch nicht. Begreifen Sie denn nicht? Nein, diese Leute oder um Entschuldigung bitten. Das ist ausgeschlossen. Wenn Sie es nicht tun und wenn Sie Ihre Frau Mutter im schwer leidenden Zustand den Aufregungen einer Gerichtsverhandlung aussetzen, dann müssen Sie die Verantwortung dafür tragen. Anna, die noch immer neben der Schwester stand, streichelte ein- oder zweimal ihren Rücken. Es war der einzige Beweis von Zärtlichkeit, den sie ihr zu geben wagte. Schau, Josephine. Wenn der Doktor meint, dass es das Beste ist und dass es der Mutter schaden könnte. Nein, alles andere, nur das nicht. Der Arzt betrachtete sie eine Weile mit einer Art von tiefem verstehendem Mitleid. Wenn Sie sich schon nicht dazu entschließen können, vielleicht wäre das Fräulein Anna imstande, sich dieser Aufgabe zu unterziehen. Es wäre zwar nicht das ganz Richtige, weil sie jedoch nicht die eigentliche Beleidigerin ist, aber immerhin, es kommt doch vor allem darauf an, die Leute ihren guten Willen sehen zu lassen. Und gar so genau werden sie es am Ende nicht nehmen. Dem Fräulein Anna würde es vielleicht nicht so schwer fallen wie ihnen. Sein Blick glitt langsam auf die jüngere Schwester hinüber. Oder sollte ich mich getäuscht haben? Nun senkte auch Anna den Kopf, aber sie wurde sich der Gedanken, die bei der Frage des Arztes ihn erwachten, nicht klar bewusst. Nur eines erkannte sie mit beruhigender Deutlichkeit. Dieser Gang konnte nicht so schwer, so bitter sein, wie ihr letzter Weg in die kleine, düstere Tierhandlung damals, als sie dem Herrn Nikolai ihre Absage brachte. Und so meinte sie leise, »Wenn Sie glauben, dass ich es ebenso gut kann, Herr Doktor, dann will ich gern gehen.« Noch einmal fuhr Josephine auf. »Nein, ich erlaube es nicht. Du wirst ebenso wenig gehen wie ich oder jemand anderer.« Der Arzt nahm seinen Hut und den darunter hängenden Schirm vom Haken. »Fräulein«, seine Worte klangen unheimlich ruhig und gewiss, »wenn Ihre Frau Mutter noch eine derartige Aufregung mitmachen muss, wie in den letzten Tagen, und eine Gerichtsverhandlung ist für eine Frau wie Sie so ziemlich das Schrecklichste, was man sich denken kann, wenn Ihre Frau Mutter noch eine solche Aufregung mitmachen muss, dann stirbt sie.« Die kalte, rücksichtslose Aufrichtigkeit des Mannes traf Josephine wie ein Schlag. Herr Doktor! Er streckte abwehrend die Hand aus. Es ist mein letztes Wort und es wird in Erfüllung gehen. Dafür bürge ich Ihnen als Arzt. Bevor die Mädchen ihn zurückhalten konnten, war er mit einem stummen Nicken aus dem Vorraum in den Flur hinausgetreten. Die Äußerungen des alten Doktors hatten abgesehen von seiner abschließenden, furchtbaren Drohung die Angst der beiden Schwestern aufs Höchste gesteigert und auch der Hinweis auf den einzigen, Josephine durchaus unmöglich erscheinenden Ausweg bot ihnen keinerlei Halt. Ja, er drängte sie im Gegenteil einstweilen in eine völlig planlose Verzweiflung. Zudem konnten sie jetzt nicht länger alleine bleiben und miteinander beraten, um die ohnehin noch leicht erregbare Mutter nicht misstrauisch zu machen. Sie mussten für den Rest des Nachmittags und für den darauffolgenden Abend ihre qualvolle Unruhe unter dem Schein zufriedenen Gleichmuts verbergen. Auch Walter sollte nicht ins Mitwissen gezogen werden, der Josephine befürchtete, er könnte, um das heraufbeschworene Unheil abzuwenden, selbst den Vermittler spielen wollen und noch einmal mit der Witwe Granzl und ihrer Tochter in Berührung kommen. Erst vor dem Zubettgehen, als sie endlich ungestört und unbelauscht in ihrem Zimmer saßen, Josephine schlief seit einigen Tagen nicht mehr bei der Mutter, durften sie ihre dumpfe Beklemmung durch eine bis tief in die Nacht hinein währende Aussprache erleichtern. Obwohl Anna sich sonst immer widerstandslos der älteren Schwester unterwarf und ihr in allen Fällen, auch wenn es gegen ihre eigene Überzeugung geschah, Recht zu geben pflegte, strengte sie diesmal doch unermüdlich all ihre Kraft und Überredungskunst an, um sie von ihrem starren Trotz abzubringen und zu der Einsicht zu bekehren, dass nur Nachgiebigkeit das Eintreten des Schlimmsten verhüten könnte. Sie wiederholte die Mitteilungen des Hausmeisters und erklärte, sich selbst entsinnen zu können, die Frau Granzler habe ihnen an ihrem unglückseligen Nachmittag, während sie mit Walter und der Mutter schon über die Stiegen ihrer Wohnung hinunterzogen, wirklich etwas von einem Wiedersehen bei Gericht nachgerufen. Sie ging jetzt auch näher auf das Gespräch mit dem Arzt ein, und weil sogar der Hinweis auf den Zustand der Mutter und auf die Gefahren, die ein so aufregender Vorgang für sie unbedingt nach sich ziehen müsse, nichts half, berief sie sich zuletzt auf die von der Schwester oft genug geäußerten Worte, solche Frauen wie die Witwe Granzl und ihre Tochter seien für einen überhaupt nicht vorhanden, man könne sich über sie einfach hinwegsetzen, und das, was sie über einen sagten und dächten, vermöge einen in keiner Weise zu kränken oder gar in der Ehre zu beeinträchtigen. Wenn dies tatsächlich so sei, meinte sie, dann könne man doch jetzt, wo so viel auf dem Spiel stehe, den beiden Frauen auch eine rein förmliche Erklärung leisten, mit der man innerlich nicht das Geringste zu tun habe, ohne sich dadurch irgendwie zu demütigen oder etwas von seinem Ansehen einzubüßen. Aber Josephine blieb lange Zeit allen Vorstellungen unzugänglich. Sie wollte keinen von Annas Gründen gelten lassen und antwortete auf alles mit dem gleichen, eigensinnigen Nein. Daran, dass sie selbst den Bußgang in das obere Stockwerk antreten könnte, war ihr nicht im Entferntesten zu denken, aber sie wollte nicht einmal dulden, dass Anna es tue, denn die Schwester war so gut wie sie selbst oder wie die Mutter und Walter ein Mitglied der Familie und was ein Teil des Ganzen tat, mochte es nun dies oder jenes sein, das fiel nach ihren Begriffen wieder auf das Ganze zurück. Und als sie sich endlich durch Annas unaufhörliches Zureden so in die Enge getrieben sah, dass sie ihren Widerstand nicht länger aufrechterhalten konnte, rief sie in heller Verzweiflung, es wäre für sie alle besser gewesen, wenn die Mutter den durch die Aufregung des vergangenen Sonntags verursachten Anfall nicht überlebt hätte. Dann brauchten sie sich bei ihren Handlungen von keiner Rücksicht mehr leiten zu lassen und dürften den Schritten der Frau Granzler unbesorgt entgegensehen. Zu einem Vorgehen gegen den Bruder und gegen Anna fehlte ihr jede Handhabe und sie selbst würde schon ein Mittel finden, sich den äußersten Folgen zu entziehen, sei es auch um den Preis ihres Lebens, das ja nach einer so entsetzlichen Erniedrigung ohnehin keinen Wert für sie besitze. Zuletzt müsse sie ihren Widerspruch vielleicht mehr infolge körperlicher Erschöpfung als, weil sie seine Nutzlosigkeit einsah, doch aufgeben und in den Versuch eines gütlichen Ausgleichs einwilligen. Freilich nicht ohne die Schwester ziemlich unverhüllt ihrer Geringschätzung zu versichern, weil sie so wenig Stolz habe und eine so bittere Demütigung scheinbar sehr leichten Sinnes hinnehme. »Und das gebe ich dir schriftlich«, verkündete sie schließlich, um sich wenigstens irgendeiner Form Erleichterung zu verschaffen. »In dieser Wohnung bleiben wir nicht, und wenn du und die Mutter euch auch mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Zum nächsten Vierteljahr wird gekündigt, und solange wir noch gezwungen sind, hier zu sitzen, gehe ich mit keinem Schritt vor die Tür. Und die Mutter auch nicht. Denn dass ich mit diesen Weibern auch noch auf der Stiege zusammentreffen und mir ihr freches Gesicht erschneiden gefallen lassen soll, das wäre doch zu viel verlangt.« Aber Anna war über das, was sie erreicht hatte, zu glücklich, um die Vorwürfe Josephines schmerzlicher zu empfinden. Selbst den während der letzten erregten Zeiten nicht zum ersten Mal in Aussicht gestellten Wohnungswechsel nahm sie nicht sonderlich ernst. Die Schwester würde schon wieder zur Besinnung kommen und sich die Sache überlegen. Und wenn auch nicht, was konnte ihr in diesem Augenblick eine so geringfügige Änderung bedeuten, wenn es ihr gelang, die Schande und die Schrecken einer gerichtlichen Verhandlung abzuwenden. Da sie sich ihrer immerhin peinlichen Aufgabe so bald wie möglich entledigen wollte und Furcht hegte, Josephine könne bei längerer Überlegung anderes Sinnes werden und sie an der Ausführung ihres Vorhabens zu hindern suchen, beschloss sie, nicht länger zu warten, sondern schon am nächsten Vormittag, ohne die Schwester davon zu verständigen, die Angelegenheit zu bereinigen. Sobald sie von ihrem gewohnten Besorgungsgange zurückkam, öffnete sie ganz leise, um nicht entdeckt zu werden, die Wohnungstür, stellte die Einkaufstasche ins Vorzimmer, schloss die Tür ebenso leise wieder und begab sich in das obere Stockwerk. Das unmittelbar bevorstehende Zusammentreffen erschien ihr nun freilich nicht mehr so leicht, wie sie es sich in Gedanken ausgemalt hatte. Es fehlte nicht viel, so wäre sie noch auf der Stiege umgekehrt und hätte das lästige Geschäft um einige Zeit verschoben. Aber sie besaß genug natürliche Klugheit, um sich zu sagen, dass damit nichts gewonnen sei. Ja, im Gegenteil, dass ein weiterer Aufschub die Sache nur noch erschwere und vielleicht sogar aussichtsloser gestalte. Sie schüttelte also ihre aufsteigende Zaghaftigkeit tapfer ab und klingelte, oben angelangt, mit einem raschen Entschluss, um sich jede Rückzugsmöglichkeit abzuschneiden. Nicht lange darauf hörte sie schlürfende Schritte näher kommen, wie von Füßen, die in lockeren Pantoffeln staken. Ein kleines Guckloch am rechten Türflügel wurde aufgeklappt und beinahe gleichzeitig klang ihr die nur zu gut bekannte, gröhlende Stimme der Witwe Kranzl entgegen. »Was wollen's denn so da? Schaust du's weiterkommen? Wir haben nichts zu reden mehr in der Hand.« Da verließ sie aller Mut und sie erschrak bis ins Innerste, denn sie glaubte, die Frau Kranzler wollte von einem freundlichen Vergleich nichts mehr wissen und habe die gefürchtete Anzeige gegen Josephine und die Mutter schon erstattet. Und gerade als sie sich mit dem furchtbaren Bewusstsein, die letzte Hoffnung verloren zu haben, entfernen wollte, ertönte hinter der Tür eine zweite, angenehmere Stimme, in der sie die Tochter erkannte. Beide Stimmen vereinigten sich in einem kurzen, lebhaften Gespräch, in dessen Verlauf die gröbere der Mutter allmählich schwächer wurde, um schließlich ganz zu verstummen. Dann öffnete das Fräulein Kranzl mit einem freundlichen Kopfnicken. »Grüß Gott, Fräulein Ortlieb, kommen Sie mal rein.« Und weil sie sah, dass das Mädchen offenbar durch die Grobheit der Alten erschreckt ein paar Schritte zurückgewichen war, fügte sie lachend hinzu. »Sie brauchen ihn nicht mehr zu fürchten. Ich hab die Mutter schon in die Kugel geschickt. Kommen Sie nur.« Da betrat sie auf den Gang hinaus, fasste Anna am Arm und zog sie mit sich durch den Vorraum bis in das Wohnzimmer hinein. »Wissen Sie, meine Frau Mama hat ein wenig ein reizbares Temperament und wenn sie mir von wen am Pick hat, dann lasst sie nichts mehr machen. Aber jetzt brauchen Sie keine Angst mehr haben. Sie wird uns nicht mehr stören. Ich hab schon so weit zur Ruhe gebracht.« Und während sie einen Sessel zurechtschob, »So, nehmen Sie Platz. Mit was kann ich denn dienen?« Nach der abstoßenden Gemeinheit der Witwe Kranzler wirkte das gutmütige Wesen ihrer Tochter, die gar nicht beleidigt aussah und an die Ereignisse des vergangenen Sonntags kaum mehr zu denken schien, auf Anna förmlich beruhigend ein. Und nachdem sie mit einigen unbeholfenen Worten ihren Besuch entschuldigt hatte, begann sie über den eigentlichen Grund ihres Kommens zu sprechen. Sie erzählte, in welche Angst sie die Andeutungen des Hausmeisters versetzt hätten, und bat, das Fräulein möge doch in Betracht ziehen, dass die Mutter und die Schwester kränkliche Frauen seien, die infolge ihres gänzlich zurückgezogenen Lebens über jede Kleinigkeit außer sich gerieten und nun gar über einen für ihre Verhältnisse so ungeheuerlichen Vorfall, wie es eben der vom vergangenen Sonntag gewesen sei. Besonders die namenlose Erregung der Mutter habe sie bei dem ohnehin schwer leidenden Zustand der alten Frau anfangs das Allerschlimmste befürchten lassen. Fräulein Kranzler, die bisher halb lächelnd, halb verwundert zugehört hatte, schüttelte jetzt fast missbilligend den Kopf. »Wie man sie vor so einer Dummheit so aus dem Häsel bringen lassen kann, verstehe ich nicht.« Und Anna fuhr fort zu beteuern, wie sehr die Mutter und die Schwester ihre Heftigkeit beteuerten, und das Fräulein und auch die Frau Kranzler möchten die Sache doch um Gottes Willen nicht weiter verfolgen, denn sie seien schon gestraft genug, Und zu allem habe der Arzt versichert, die Mutter könnte die Aufregungen einer Gerichtsverhandlungen mit dem Leben bezahlen. Na, süß und gut, lachte das Fräulein auf. Das wird gerade noch dafür stehen. Na na, da brauchen Sie keine Sorgen machen. Und nun wurde sie etwas ernster. Aber sehen's, das kommt davon, wenn man mit allen Leuten in Unfrieden lebt. Wenn sie ihn mit dem Hausmeister von Anfang an gut gestellt hätten, so wie es mir dann haben, nachher war jetzt vielleicht zu uns gekommen und hätte uns eingeredet, so wollen uns wegen Entführung oder weiß Gott was verklagen. Anna sah ihr mit banger Erwartung ins Gesicht. Sie glauben also, der Herr Hausmeister hat das nur erfunden? Na natürlich. Das heißt, die Mutter wird schon was gesagt haben, wie man halt so daherredet, aber sowas meint man doch nicht im Ernst. Sie wollen uns also nicht anzeigen? Das Fräulein Granzler schlug scherzend mit der Hand nach ihr. Aber geh, Tschapperl, wenn Ma Frau Mama wegen jeder Klepperei gleich auf die Polizei laufen, da könnt sie das ganze Jahr bei Gericht sitzen. Als Anna die drohende Gefahr so plötzlich schwinden sah, kam eine leichte Schwäche über sie und Tränen stiegen in die Augen. Und wir haben uns schon so gefürchtet. Na hören's, seit wir der Heizung sind, haben sie eine Schwester und ihre Mutter mit der Meinung da oft genug geschimpft und ist doch noch kein eingefallen, dass man da so ein Aufhebens davon macht. Ja, aber jetzt, das war doch etwas ganz anderes. Mein Gott, wenn es mir wegen einem Schärfer hergeht, das macht schon nichts aus. Dafür war es das letzte Mal nicht nur wegen einem Fetzen, den wir ausbettelt haben oder wegen einem Teppichklopfen. Anna konnte sich jetzt nicht länger beherrschen. In der unvermittelt eingetretenen Entspannung merkte sie erst, wie groß ihre Angst und Sorge gewesen war. Und nun wusste sie sich nicht anders zu helfen. Sie begann, aus Freude über das unerwartete, ihr ganz unverdient erscheinendes Glück herzlich zu weinen. Das Fräulein Granzler, das sich in ihre Empfindungen durchaus nicht hineinzudenken vermochte, war zunächst so verblüfft, dass sie die Schluchzende eine Zeit lang sprachlos anstarrte. Dann gab sie sich, mehr belustigt als ergriffen, Mühe, das Mädchen zu beschwichtigen. Das gelang ihr schließlich halbwegs und nun kam sie unter der Flut von Dankesbeteuerungen, die sich über sie ergossen, wie eine ganze Weile aus dem Verwundern und Kopfschütteln nicht heraus. »Gingen Sie bitte in ein Fräulein Ortli«, meinte sie endlich. »Machen Sie doch keine solche Geschichten. Wenn Sie da wirklich was getan hätten, sagen wir, wenn Sie uns was gestohlen hätten oder sonst was, wo die Polizei drauf gehört und wir hätten ihnen die Strafe nachgesehen, das war was anderes. Aber wegen so einer Dummheit, wo man schon längst nicht mehr drauf denkt, das ist doch wirklich lächerlich. Mein Gott, stammelte Anna von nachträglichem Schluchzen unterbrochen. Sie könnten schon, wenn sie wollten. Die Josephine hat ihre Mutter doch von der Tür fort gestoßen. Wenn's meine Mutter eingelassen hätte, hätte sie es gewiss nicht gestessen. Ja, aber ihre Mutter braucht doch nicht jeden in die Wohnung hineinzulassen. Gewiss nicht, aber in so einem Fall ist doch was anders. Wo sie gemeint haben ihnen, ihr Bruder ist krank und wo sie nicht übrig gesucht haben. Ja, das schon. Nur als dann. Und sonst ist nichts gewesen. Aber eigentlich, was eigentlich? Eigentlich war es ja doch anders. Nix war's. Entschied das Fräulein Granzler nachdrücklich. Und damit Schluss. Und jetzt fangen sie mir nicht mehr an damit, sonst will ich ab. Anna hätte aus Rührung über so viel Güte am liebsten wieder geweint. Aber weil sie nun schon wusste, wie unangenehm das dem Fräulein war, beschränkte sie sich darauf, nochmals aus vollem Herzen für ihre Freundlichkeit, die sie im Leben nie vergessen würde, zu danken. Und wenn es der Mutter vergönnt sei, sich völlig von ihrer furchtbaren Aufregung zu erholen, dann sei dies nur ihr, nämlich des Fräulein Kranzlers Werk, weil sie den leidigen Vorfall nicht weiter verfolgen und ihnen auch nichts nachtragen wolle. Unter solchen Versicherungen stand sie endlich auf, um sich zu verabschieden. Fräulein Granzler zeigte indessen noch keine Lust, sich von ihr zu trennen. Gingens, bleibst du wenigstens sitzen, jetzt, um endlich mit der ertragenden Geschichte fertig sind und da vor was anders reden könnten. Ja, aber ich bin schon so lange von zu Hause fort. Versuchte Anna zu widersprechen. Nur mein Gott, bleiben Sie halt daran der Länge aus. Willst du nicht drauf ankommen? Wenn Sie schon mehr rum sind, geht's Ihnen an aufwaschen. Gingen Sie vor den Ortlieb, sind Sie so fad. Wenn ich aufrichtig sein soll, Sie gefallen mir wirklich gut. So gut, dass ich Ihnen nur wegen bei mir behalten möchte. Wer weiß, ob wir wieder so geschwind zusammenkommen. Als dann, machen's keine Geschichten. Und weil das Mädchen sich noch immer nicht entschließen konnte, da reden soll er von aller Dankbarkeit. Und jetzt, wo ich ihn um was bitt und wo mir Gefallen geschert damit, jetzt mögen's nicht. Anna blieb nichts anderes übrig, als sich wieder niederzusetzen, und das Fräulein Granzler nickte lustig zu. So ist recht, sonst hätte ich wirklich glauben müssen, dass ich ihnen so zuwider bin, dass sie es nicht länger bei mir aushalten, wo sie mit ihrem Geschäft fertig sind. So, jetzt wäre ein wenig was zum Beißen bringen und nachher kümmert der Ratsch mir an. Das tue ich nämlich gar so viel gern. Sie ging nach der Kredenz, die an der einen Seitenwand des Zimmers stand. Ich weiß nicht, in der ganzen Aufregung muss man auf den Magen geschlagen haben. Ich habe einen Hunger, wie wenn ich seit gestern Nacht nichts gegessen hätte. Dann öffnete sie den Kasten und nahm zunächst eine Weinflasche raus. Sie begann sich aber gleich wieder und stellte sie zurück. Na, den lassen wir drin. Der hat neulich das mal leer mit dem Bruder angerichtet. Und während sie einen Teller mit feinen Bäckereien herauszog und die Glastür schloss, da haben wir schon was. So, da. Sie stellte den Teller auf den Tisch und Anna musste trotz ihres Sträubens zulangen. Das Fräulein Granzler setzte sich bequem auf dem Sofa zurecht und während sie mit großer Geschwindigkeit 3 oder 4 Stücke Bäckereien verzehrte, begann sie ihre Besucherin harmlos und ohne hässliche Neugier auszufragen. Nach ihren Familienverhältnissen und nach ihrem täglichen Leben, nach verschiedenen häuslichen Angelegenheiten und nach einer Menge von anderen gleichgültigen nebensächlichen Dingen, über die man aber doch sehr viel sagen konnte. Anna antwortete bereitwillig und ohne zu zögern und wunderte sich selbst, wie leicht es ihr fiel, wie mühelos sie sich in das ganze Gespräch hineinfand. Sie dachte dabei an ihre Besuche bei Herrn Nikolai und wie lange es damals gebraucht hatte, bevor sie zu einer innigeren, offeneren Aussprache gelangten. Aber das mochte wohl daran gelegen haben, dass Herr Nikolai wenigstens in den Anfängen ihres Verkehrs sie nur im Allgemeinen gütig und freundlich behandelte, wie wahrscheinlich jeden Menschen, der zu ihm in den Laden kam. Indes das Fräulein Granzler ihr eine gewissermaßen bestimmte, verpflichtende Güte und Freundlichkeit erwies. Überdies war der Herr Nikolai immerhin ein Mann gewesen. Jetzt aber saß sie ein Mädchen gegenüber, bei dem sie, für manche, ihnen beiden gemeinsame Fragen die gleiche Anteilnahme voraussetzen durfte. Und wirklich zeigte sich das Fräulein Granzler zu ihrer geheimen Verwunderung und Genugtuung in den meisten Küchen- und Haushaltsangelegenheiten bewanderter, als es zu all dem bösen Klatsch im Hause passte. Und so nachlässig und bedauerlicherweise auch schmutzig ihre Kleidung im Augenblick war, es hätte doch jeder Schneider und Stoffhändler Mühe gehabt, ihr etwas Wertloses anzuhängen oder sie zu betrügen. Anna vergaß bei diesen Gesprächen beinahe ganz, wo sie sich befand. Es war ihr nicht anders zumute, als ob sie unten mit der Mutter und der Schwester um den großen Tisch säße und mit den beiden von irgendwelchen Speisen redete, die sie zubereiten wollten, oder von einem Kleidungsstück, das genäht werden sollte. Und so geschah es wohl auch, dass sie noch ein zweites und drittes Stück der außerordentlich wohlschmeckenden Bäckerei nahm, ohne sich allzu lange bitten zu lassen. Singen's, meinte das Fräulein Granzler schließlich. Ach so, Freundin, wie sie hier sind, die geben halt ab. Ich habe ja die Madeln, die mit mir in die Schule gegangen und die mit mir öfters zusammenkommen, gewiss recht gern. Aber sie sind halt doch nicht recht viel anders wie ihre selber. Und sie machte eine wegwerfende Handbewegung. Gott, was brauche ich in einer Schlange erzählen? Sie werden ja eh schon alles wissen. Die Leute in so einem Haus können sie nicht genug das Mötz reißen über uns Anna. Anna wollte etwas entgegnen, aber die Granzler schnitt das Wort ab. Sie brauchen mir nichts sagen. Sie sind eh noch eine von den Besten, gönn's? Das kennt man doch schon von der Weiden. Aber glauben's, ich weiß nicht, wie ihre Mutter und ihre Schwester von mir denken und reden? Nur als Anna die Augen niederschlug. Na gängen, sie brauchen ja nichts draus machen. Das bin ich schon gewohnt. Und was die anderen Leute glauben und reden, ist mir ganz wurscht. Aber wissen Sie, es gibt halt Tage, wo sich der Mensch selber zwider ist und wo man sich nichts anzufangen weiß, aber schon gar nichts. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mir leid ist, dass ich so warm bin, wie ich bin. Ich habe mein Leben selber ausgesucht und ich möchte gar kein anderes haben, Gott bewahr. Aber wie gesagt, es sind halt Tage, wo man halt so... Sie suchte einen Augenblick nach dem richtigen Ausdruck. So gewiss unzufrieden ist mit der ganzen Welt. Und man da nur wieder die Leute sieht, die gerade so sind wie er selber, da Da hat man halt recht das Bedürfnis nach einem anderen Menschen. Ich weiß nicht, ob sie verstehen, was ich meine. Anna konnte sich zwar nicht ganz zurechtfinden, aber sie nickte doch. Oh ja, ich glaub schon. Das Fräulein Granzler versuchte deutlicher zu werden. Wissen's, es gibt so Sachen auf der Welt, über die man sich lustig machen kann. Und über die sie du wieder ganz ernst reden lässt, wenn man grad will. Und zu einer Hetz sind ja meine Bekannten gerade die richtigen Leid. Da könnte ich mir gar keine bessere Gesellschaft nicht wünschen. Aber wenn ich mal zum Blödeln nicht aufgelegt bin und gern über was ein vernünftiges Wort reden möchte, da ist man mit Erna nichts anzufangen. Da braucht die halt so wen wie süß an. Deswegen ist er noch nicht gesagt, dass man sich alleweil noch über der Kuchel, über den Klader unterhalten muss. Man kann ja über so viel anders reden, nicht wahr? Aber der richtige Mensch gehört halt dazu. So wird alleweil nur wieder ein Hetz draus gemacht. Und zu dir ist man halt nicht immer gestimmt. Jetzt meinte Anna, sie schon besser zu verstehen. Ja, freilich, das kann ich mir denken. Nur singen's. Fräulein Granzler lehnte sich mit den Oberarmen auf den Tisch und sah sie beinahe herausfordernd an. Ob sie es glauben oder nicht, wenn da so eine Stimmung über mich gekommen ist, habe ich mir schon oft gedacht, ich sitze halt lieber bei ihnen drunter, als wieder rum bei meinen Leid. Meinetwegen auch mit ihrer Schwester und mit ihrer Mutter. Und wenn sie nur solche Bissgurm sind. Nur, dass man mit dem anderen beisammen war. Sie schlug die Hand auf die Tischplatte. Es ist halt du was dran, was der Professor Sobotta neulich dahergeredet hat. Hat ihnen der Herr Bruder nichts davon gesagt? Anne erschrak bei dieser Frage und fühlte, wie es ihr heiß ins Gesicht aufstieg. Nein, ich weiß nichts. Aber das Fräulein Granzler bemerkte es in ihrem Eifer nicht. Nur warten's nur, bis erst mal Gras auf die Geschichte gewachsen ist. Mari wird ihnen schon nur erzählen. Und während sie sich wieder zurücklehnte... Wissen's, der Professor Sobotta, das ist ein Lehrer von unserer Schule. Und neulich, wie der Herr Bruder bei uns herum war, da hat er gesagt... dass das zwar ganz verschiedene Welten sind bei ihnen herum und herum bei uns. Und zeitweise möchten die Leute, die was zu der unteren Welt gehören, gern in die unsere hoffen. Und zeitweise wieder umgekehrt. Mir von da oben in die innere Abi, hat er gesagt. Sie klopfte mit dem Zeigefinger bekräftigend gegen die Tischkante. Und meiner Sö, recht hat er. Es ist ja so, wie er sagt. Ich hab schon oft genug gespürt. Nur, dass die Geschichte nicht so einfach geht. Und das hat er ja gemeint, Herr Professor, dass man nicht so leicht von der einen Welt in die andere um kann. Und besonders schwer ist für uns an, dass aus einigen in die innere kommt, hat er gemeint. Aber mögen tat man manchmal schon, das weiß ich ganz gut. Sie schob mit ein paar Griffen die Haare zurecht, die nur nachlässig aufgesteckt waren und herabzurutschen drohten. Ja, wenn man manchmal nicht mehr zurück möchte, nachher war es schon leichter zu machen. Aber nur so... Dabei musste sie in der Rückerinnerung laut auflachen. Dass man ein Bad nimmt, wie der Professor gesagt hat, so einfach. Während der letzten Worte hatte sie aus der Unterrocktasche eine kleine, flache Silberdose hervorgezogen und sich eine Zigarette angezündet. Sie werden Ihnen gewiss denken, dass sie das für Frauenzimmer nicht gehört, aber Sie müssen schon entschuldigen. Ich bin's halt schon so gewohnt und nachher rede ich mir viel leichter, wenn ich den Zunzel im Mund habe. Es war das erste Mal, dass Anna eine Frau rauchen sah. Aber sie verbarg ihren Sätzen so gut, dass das Fräulein Granzler ohne Unterbrechung fortfahren konnte. Ja, wenn ich ein ganz anderes Leben hätte anfangen wollen, von Grund auf, das hätte ich schon haben können. Haben Sie eine Idee, wie oft als ich schon hätte heiraten können? Sie streckte der Reihe nach die Finger der linken Hand in die Höhe. Ein Friseur, ein Fiaker, ein Bäckermeister, ein Bankbeamten, sogar ein Gymnasialprofessor. Und die Hand wieder sinken lassend. Leute genug. Ihr könnt schon längst eine gnädige Frau sein und ein Schippel Kinder haben. Und heut findet ihr Romanzbilder, die was mit Namaten, wann ich möcht. Anständige Leute und die was ein Geld haben. Aber das haltet ihr nicht aus. Nicht einmal 4 Wochen. Und dass ihr einen Menschen für nahen halt und wann ich die Geschichte satt krieg, ganz einfach sag, habt ihr Ehre, jetzt ist mir zu fad, jetzt spüre ich nicht mehr mit. Anna, dafür bin ich mir tot zu gut. Zu sowas gib ich mich nicht her. Da bleibe ich lieber, wie ich bin. Und wenn's mir manchmal wenig zwider ist. Anna hat ihr sehr aufmerksam zugehört und sich bei manchen ihren Worten auch etwas denken können. Nur das eine war ganz unbegreiflich. Und hier wirkte, wie so oft, wieder ihr eigenes Schicksal und Erinnerung an ihr einziges Erlebnis an ihre Begegnung mit dem Herrn Nikolai auf sie ein. Wie konnte man, wenn man sich von niemand anderen etwas dreinreden lassen musste und Wenn man einen guten, ehrlichen Menschen fand, die einem ein Leben an seiner Seite bot, nicht mit beiden Händen zugreifen, ohne auch nur eine Stunde lang zu überlegen. Da bestieg in ihr gleichsam aus einem fernen Traum die Vorstellung von dem auf, was für sie und, wie sie glaubte, auch für jeden anderen Menschen den Inbegriff eines glücklichen Lebens und einer ersehnten Zukunft bildete. Ein freundliches, sonniges Haus inmitten eines grünen Gartens, Obstbäume und Gemüsebeete, Geflügel und Kaninchen und dazwischen, umherhuschend wie Schatten und doch so hell und klar, die Gestalten zweier kleiner, zarter Mädchen. Gab es etwas Herrlicheres und Begehrenswerteres? Durfte man da noch zaudern und zweifeln? Aber bevor sie sich dieser Gedanken so klar bewusst wurde, dass sie vielleicht davon gesprochen hätte, nicht wie von ihrer eigenen Sehnsucht, nein, wie von etwas, das sich ja alle Menschen wünschen mussten, unterbrach das Fräulein Kanzler schon ein kurzes Schweigen. Es heißt halt schon mal nix mit der Umeinanderhupferei, von der einen Welt in die andere. Soll jeder in der seinigen hocken bleiben, ist schon das Gescheiteste. Und es war ja ganz gut zu erleiden, wenn man nur zeitweise einen Menschen findet, der ein wenigerl anders ist und mit dem man sich da ein wenigerl aussprechen konnte. So wie jetzt mit Ihnen. Drum habe ich ja gesagt, dass ich so eine Freundin brauche, von der ich weiß, dass sie mich in Ruhe lässt und mich so leben lässt, wie es mich freut. Und zu der ich du wieder gehen kannst, wenn ich was anders haben möchte und wenn mir der ganze Sturm der Roma nicht freut. Anna musste wohl ein etwas erschrockenes Gesicht gemacht haben, denn das Fräulein lachte plötzlich laut auf. Es war aber nicht mehr ihr lustiges Lachen von früher. Na, Sie brauchen keine Angst nicht haben, dass ich vielleicht einmal Anleit bin oder dass ich Ihnen meine Wohnung aufgezahle. Und dann ist ja schon genug mit dem, was ich mit Ihrem Bruder angestellt habe. Aber schön, was halt da, das muss ich schon sagen. Sie ließ den Kopf sinken und starrte eine Weile trübselig vor sich hin. Und da meinte Anna, wie um sie auf irgendeine Weise zu trösten, leise zögernd. Es würde ja vielleicht auch sonst nicht gehen. Das Fräulein Kranzler blickt ein wenig auf. Was heißt sonst? Ja, weil wir wahrscheinlich doch von hier fortgehen werden. Wollt's denn ausziehen von da? Es kam Anna so vor, als habe sie zu viel gesagt. Aber sie konnte es doch nicht mehr zurücknehmen. Ja, ich glaube. Und nun stemmte sich das Fräulein Kranzler mit den Armen gegen den Tisch. Aber doch nicht wie der Geschichte von vorigen Sonntag. Anna schwieg hilflos und das Fräulein lehnte sich wieder zurück, während sie den Tischrand mit beiden Händen festhielt. Na hören's, das ist doch nicht ihr Ernst. Dann beinahe flehend. So reden's du. Ich glaub schon. Ja, aber Herrgott, nochmal, warum denn? Anna hob langsam die Schultern, ohne etwas zu sagen. Das ist doch wirklich zu blöd. Sie müssen schon entschuldigen, Fräulein Ortlieb, aber ich kann nicht anders sagen. Sehr streng sind wegen der Dummheit alle miteinander so auf, dass ihnen vor Mutter beinahe der Schlag trifft. Nicht nur damit bilden sie ihnen auch noch ein, was Gott was, dass wir beleidigt sind und ihnen anzeigen wollen, weil ihnen der Sedlack der Lump der Scheinheilige einredet. Und jetzt, wo es da um Gottes Willen schon einsehen müssen, dass die ganze Geschichte lächerlich ist, und dass sie noch ganz umsonst Sorgen machen drüber. Jetzt kommen sie nur mit sowas daher, wie mit einer Übersiedlung. Da hört sie doch wirklich alles auf. Es ist doch nicht nur wegen ihnen. Es ist ja doch auch wegen den Leuten. Wegen was für Leid. Ja, hier im Haus, die machen sich doch alle über uns lustig. Und nicht nur hier, in der ganzen Gasse wird von nichts anderem gesprochen. Wir trauen uns ja gar nicht mehr aus der Wohnung heraus. Am Montag in der Früh, wie ich einkaufen gegangen bin, hat der Kreisler schon gewusst, hat mich ausfragen wollen. Und da haben sie ihm nicht drauf geantwortet, wie sie drauf gehört. Wissen sie, was ich ihm gesagt hätte, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre? Mein lieber Herr, hätte ich gesagt, das geht ihnen Schmarrn an. Sie kriegen mein Geld und ich krieg ihnen wahr. Und sonst haben wir zwar nichts miteinander zu reden. Und wenn sie nicht recht ist, haben sie gehen und haben die Ehre. Kreisler gibt's genug auf der Welt. Das hätte ihm gesagt. Verstehen Sie? Ich bin doch sowieso gleich von ihm fort und kauf nicht mehr bei ihm ein. Nur als dann. Und die anderen Leute im Haus? Oh mein lieb Freilen, wenn sie eine Idee hätten, wie das Gesindel hinter meiner herredet und scherngelt, wenn ich ihnen euch ein Gewandel über die Stirn gehe oder wenn ich einen Besuch krieg, wenn mir auf Jacke beim Haus abholt oder wenn ich ein Packerl geschickt krieg. Das ist doch eine Reederei und ein Täter im ganzen Haus, von einem Stockwerk ins andere und von einer Partei zur anderen, bis an jeder, der ans Boot, jeder Bankier weiß und mit dem Finger auf mich zeigt. Und wenn's ehrlich und aufrichtig sind, Fräulein Ortlieb, haben sie und ihre Leute über mich nie geredet, seit mir in Hausheizung sind. Nur singen's. Und wir haben nur bis heute nicht drauf aufgedenkt, dass wir wegen der Tratscherei am Ende ausziehen sollten. Und sie werden ihn auch nicht einbilden, dass die Leute erst jetzt über ihn reden, seit der Geschichte vom letzten Sonntag. Wir haben ja da selber schon längst eine Zeit über ihn geredet und gelacht. So wie wir haben's die Leute in dem ganzen Haus gemacht. Das gibt ihnen schriftlich. Solange es Leute in der Welt gibt, wird der eine über den anderen reden. Und dann nutzt nix, ob man den ganzen Tag daheim sitzt wie ein Glasner oder ob man von der Früh bis auf die Nacht und von der Nacht bis in die Früh auf der Straße umeinander kugelt, ob man in die Wirtshaus sitzt oder in der Kirche. Das ist alles eins. Reden müssen die Leute, bis einer Zunge aus dem Hals rauszuhängt, wie ein Hund, der sich heiß gelaufen hat. Da gibt's noch eins, Fräulein Ortlieb, und das merken sie ihnen. Reden lassen und selber mitreden. Sonst müsste man sich ja jeden Tag eine neue Haut anmessen lassen, wenn man aus der Halten vor lauter Zorn in der Natur rausfährt. Anna war über die Erregung, in die das Fräulein Granzler sich hineingesprochen hatte, zuerst ein wenig bestürzt, aber zuletzt nickte sie doch zustimmend. Ich habe mir ja schon selber gedacht, es ist am besten, man lässt die Leute reden und kümmert sich nicht weiter darum. Schließlich werden sie ja doch auch wieder drauf vergessen. Na natürlich, wenn sie die Frau Müller oder die Frau Meier neichen einen Unterrock haft, denkt kein Mensch mehr an die Geschichte. Aber auf mich kommt es ja am wenigsten an. Die Josephine will halt um keinen Preis dableiben. Na hören sie, und da können sie ihnen nicht auf die Hinterfüße stehen. Und die Frau Mutter und ihr Bruder sind niemand. Wo sie wissen, dass ihre Mutter keine Aufregung vertragt, eine Übersiedlung ist nur Wirbel, der einen gesunden Menschen verrückt machen kann. Ja, freilich, aber wenn sich die Josephine einmal in den Kopf gesetzt hat, der wollte schon wieder austreiben aus dem Kopf, wenn's meine Schwester war. Wie kann man sich denn von so einer narrischen Urschel so koordinieren lassen? So entschuldigen sie schon, wenn sie eine Schwester ist. Was war es war? Naja, wenn man sie alles gefallen lässt, nachher ist es freilich schwer. Ein ausgewachsener Mensch muss doch seinen eigenen Willen haben. Und gar, wie es bei ihnen drunter ist, wo es die einzige sind, die was für die ganze Arbeit aufkommt. Da waren sie ja nicht da erlauben dürfen, ein Wort mitzureden, was zu geschehen hat und was nicht. Wer hat denn nachher die ganze Plage und die Schinderei von der Übersiedlung? Sie ganz allein. Die Josephine hilft doch auch mit in der Wirtschaft. Ja, ein wenig Staub abwischen, wie Gnädige, und wenn's hochgeht, Strümpf stoppen. Dass das Kind einen Namen hat, das kennt man schon. Sie kann halt nicht so, sie ist doch nur sehr schwach und kränklich. Wenn ein Mensch krank ist, soll er froh sein, dass er wen hat, der ihn pflegt und ihm die Arbeit abnimmt und soll sie nicht auch noch aufbuddeln wollen. Das Fräulein Granzler war in ihrer Erbitterung aufgesprungen und ein paar Mal im Zimmer hin und her gegangen. Jetzt blieb sie wieder vor Anna stehen. Und innerer Bruder, der lasst das Regiment auch gefallen. Für was ist er denn ein Mannsbild? Sie wartete keine Antwort ab und lachte höhnisch auf. Aber das habe ich ja gleich gesagt, wie er ja mich erst mal gesehen hat. Der ist ja nur ärgerlich wie ein Madl. Das hat mir schnell im Sonntag gekannt, wie eine Schwester da bei der Tür reingefahren ist. Es geht mir nichts weiter an, aber ich habe mich für ihn geschämt, vor die anderen Leute. Kein Muxer hat er gemacht und hat sich vorher auszahlen lassen, wie ein kleiner Rotzbuhr. Er hat ein gewisser Winkel zu viel erwischt gehabt, aber so viel, was da tun, dass er nicht gewusst hätte, was mit dem Geschicht. Pfui, der Deichsel, und sowas zieht Hosen an. Anna war auf ihrem Sessel vollständig in sich zusammengesunken und das Fräulein Granzler sah mit spöttischem Mitleid auf sie herunter. Sie tun mir ja leid, aber wenn man sich vor so einer Person alles gefallen lässt, geschieht's am Recht, meiner Söh. Wissen Sie, was da gehört? Die Kitteln in die Höhe und ein paar Fest am Hintern. Nachher wurde sie schon einsehen, dass da noch andere Leute auf der Welt sind und was zum Reden haben. Sie stieß einen erleichterten Atemzug aus und setzte sich wieder aufs Sofa. Wenn ich sowas höre, dann krieg ich einen Zorn, dass ich am liebsten mit der Karawatschen reinfahren möchte. Und dann wie zur Entschuldigung? Naja, weil's wahr ist. Anna brauchte auch eine Weile, bevor sie sich vor ihrem Entsetzen über den Ausbruch des Fräulein Granzler und von ihrer eigenen Zerknirschung erholte. Endlich meinte sie ganz verzagt, wenn man es von klein auf schon so gewöhnt ist, empfindet man es gar nicht mehr so. Das Fräulein zuckte nur verächtlich die Achseln. Und dann, sie kann ja auch wieder recht gut und freundlich zu einem sein. Wenn man Hohns Kreuz abgeschlagen hat, schmeißt man wieder einen Brocken hin, dass er nicht krepiert und dass man ihn wieder weiter sekieren kann. Ein Hund rennt ja nimmer von seinem Herrn davon, wenn er ihm einmal gewohnt ist und wenn er nur so viel schlecht kriegt. Sie schwiegen beide eine Zeit lang und weil Anna merkte, dass das Fräulein Kranzler verdrießlich geworden war und weil sie sich in irgendeiner Weise dafür verantwortlich fühlte, erhob sie sich langsam von ihrem Sessel. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Ich danke Ihnen noch vielmals. Die Kranzler winkt mit der Hand ab. Gehen Sie, ich bitte Ihnen, fangen Sie nicht wieder von vorn an. Was haben Sie denn jetzt davon, wenn Sie mir Ihnen wirklich was zu verzeihen gehabt hätten? Wenn Sie so dumm sind und übersiedeln wegen derer blöden Geschichte. Ich weiß nicht, ob mir nicht eine Gerichtsverhandlung lieber war, als wir Übersiedlung. Sie sah, dass Anna stehen blieb und sprang mit einem Ruck auf. Naja, da kann man nichts machen. Es hat halt jeder sein eigenes Gusto. Aber wenn es wirklich dazu kommt, vor den Ortlieb, wir können nichts dafür. Das müssen wir bezeugen. Nicht, dass es vielleicht nachher heißt, wir hätten ihn verdrehen von da. Aber mein Gott, woher denn? Sie sind ja so gut. Ich bin gar nicht gut. Ich habe einen Fegszorn auf ihn und möchte ihn am liebsten bei der Uhrwascheln packen und bädeln, dass er wenig gescheiter wurden. Über diesen mit komischer Verzweiflung ausgesprochenen Wunsch musste Anna lachen. Und nun lachte das Fräulein Kranzler auch. Ja, wenn Sie glauben, meine Sö, Sie würden sich das auch noch gefallen lassen von mir, aber es nutzt ja doch nichts. Dann wurde sie wieder ein wenig ernster. An Rat will ich Ihnen aber doch noch geben. Wissen Sie, es ist ja nicht so wegen der talkerten Übersiedlung. Das war ja noch nicht das Ärgste. Aber in ein ganzes Leben ist eigentlich eine große Dummheit, dass alle nur beieinander hocken, von der Früh bis auf die Nacht und mit keinem anderen Menschen reden und nie aus dem Haus gehen, gerade nur, wenn sie was einkaufen müssen und nicht einmal so wegen ihnen. Sie sind schließlich nur Frau und eine anständige Frau. Es nutzt nichts. Sie stieß einen leisen Seufzer aus. Die gehört einmal ins Haus und sonst nirgends hin, aber in ein Bruder vor allen Ortlieb. Wenn er ein halber Krippel ist und ein rechter Lahmlackel, ein Mannsbüdel ist er zwingt ihn da und ein Mannsbüdel gehört außer. Ein Mann muss ein wenig in die Welt umschauen und mit anderen Leuten zusammenkommen, als wie immer nur mit seiner Familie. Deswegen habe ich mir dazu gebracht, dass er am Sonntag zu uns aufkommt, weil er mal Later hat, wie ich ihn gesehen habe, dass er alle wenn nur zu Hause hockt und nie rausgeht. In kein Theater und in keine Unterhaltung. Jetzt ist er noch jung und jetzt spürt er sich noch nicht so. Aber wenn er mal älter ist und er kommt drauf, um was er gebracht worden ist, da konnte die Geschichte am Ende einmal gefehlt ausgehen. Es ist nur alle wie gescheiter, wenn er als ein junger Wengel aushaut und wird nachher ein ruhiger, anständiger Mensch, als er wird erst ein alter Alump. Das ist das Allergrauslichste. Anna schlug wie schuldbewusst die Augen nieder. Sie haben ja recht und ich habe mir das alles schon oft auch selber gedacht. Aber was kann ich denn machen? Nix natürlich. Wenn er sich selber nicht helfen was, aber eins können sie ihm ausrichten, bis mit ihm zusammenkommen. Ich lasse ihm sagen, es ist nicht schön von ihm, dass er mich jetzt schon von der Weiten ausweicht, wenn er mich sieht. Das habe ich mir doch nicht um ihn verdient. Sie hatten sich mittlerweile der Tür genähert. Und jetzt nichts für ungut, Fräulein Ortlieb, wenn ihr wenigal scharf gewesen bin. Mein Gott, Sie meinen es doch so gut. Na, nicht. Das Fräulein Kranzler legte den Arm um die Schultern. So, und jetzt führe ich Ihnen nur bis zum Gang aus, damit Ihnen nicht am Ende meine Frau Mama noch mit zusammenpackt. Als Anna gegangen war, hatte das Fräulein noch eine längere und ziemlich lebhafte Auseinandersetzung mit ihrer Mutter. Und das sage ich da. Erklärte sie jetzt sehr nachdrücklich. Nicht, dass du unterstehst und redst vor einem Hausmeister oder einer Partei nur einmal so ein Blödsinn daher, als sie vom Gericht oder von Anzeigen. Man wird sie von den Leuten nicht alles gefallen lassen. Was wir uns gefallen lassen dürfen und was nicht, das ist meine Sache. An der Inspektorin und an der Josephine, an der Zauti am Biskum, liegt bei eh nix dran. Wenn sie wegen Angst so stehen, geschicht ihnen schon recht. Und wenn die Alte den Schlag treffert, war kein Schad drum. Aber das andere Madel, die was jetzt bei uns herum war, ist eine gute, eine ehrliche Haut. Früher hat's ganz anders geredet von ihr. Früher hab ich so nicht kennt, aber jetzt kenn ich's. Und jetzt leid ich's nicht, dass sie jetzt wegen deiner Bosheit zumacht. Hast gehört? Ich will mir von dir das meinet verbieten lassen. Du wirst das machen, was ich da anschaff. Und wenn's nicht recht ist, bitte sehr. Die Wohnung wird von mir zahlt. Du kriegst deine Kleider und dein gutes Essen so von mir. Und solange wir miteinander leben, geschicht das, was ich will. Und wenn's Lust hast auf deinen alten Tag, wieder ins Aufwaschen und Fußbodenräumen anzufangen, brauchst du's nur sagen. Ich werd da nicht zurückhalten. So. Jetzt warst du's. Und jetzt kannst du nachrichten. Als Anna in die Wohnung zurückkehrte, war die Einkaufstasche, die sie heimlich in das Vorzimmer gestellt hatte, von ihrem Platz verschwunden. Und in der Küche kam Josephine in höchster Regung entgegen. Wieso kommt denn die Tasche ins Vorzimmer? Und wo bleibst du überhaupt so lang? Wahrscheinlich hast du in deiner Kopflosigkeit die Hälfte vergessen. Aber Anna war über den glücklichen Ausgang ihrer Unternehmung so innig erfreut, dass sie die Unfreundlichkeit der Schwester gar nicht empfand. Josephine, weißt du, ich hab mir gedacht, je früher ich die Geschichte abmache, desto besser ist es. Und da bin ich lieber gleich jetzt hinaufgegangen. Wo hinauf? Zum Fräulein Kranzler. Zum... Josephine konnte nicht gleich weitersprechen. Sie starrte Anna nur mit bösen, fassungslosen Augen eine Weile an, bevor sie losbrach. Ja, bist du denn verrückt? Aber wir haben doch gestern zusammen abgemacht. Und da musst du gleich heute hinaufrennen, ohne mir auch nur ein Wort zu sagen. Ich hab mir halt gedacht, du würdest dich nur wieder unnütz aufregen. Und geschehen muss es doch einmal, also... Und mit plötzlicher Hast, wie um den schlimmsten Zornesausbruch der Schwester noch rechtzeitig zu verhüten... Denk dir nur, es ist alles wieder gut. Wir haben uns ganz umsonst Sorgen gemacht. Josephines Wut schien mit einem Mal völlig erloschen. Und während sie die Hände schlaff im Schoß verschränkt hielt und die hart aufeinandergepressten Lippen ein paar Mal zuckend bewegte, sah sie wie gelähmt vor sich zu Boden. Diese Schande, diese Schande. Und dann, in je hervorquellender Verzweiflung. Wie werden sich diese gemeinen Frauenzimmer über uns lustig machen? Wir werden sie triumphieren. Schau, Josephine, sie sind ja wirklich nicht so arg. Was willst du vielleicht behaupten? Die alte Frau ist ja freilich sehr unfreundlich. Gab Anna zu, um die Schwester nicht weiter zu reizen. Sie hat mich nicht einmal in die Wohnung hineinlassen wollen. Josephine schlug die Hände vor das Gesicht. Das auch noch von der Tür weggejagt für einen Bettellumpen. Nein, nein, das ist nicht wahr. Das Fräulein ist gleich herausgekommen und hat sie fortgeschickt in die Küche. Und dann hat sie mich ins Zimmer geführt und war so lieb und freundlich zu mir. Das Mädchen lachte verächtlich auf. Ha, natürlich. Es warf der Schwester einen gehässigen Blick zu. Du bist ja nicht um ein Haar besser als der Walter. Von jedem dahergelaufenen Menschen lässt dich herumkriegen. Das hat man ja schon damals gesehen, bei der Geschichte mit dem Nikolai. Aber schau, du tust ihnen wirklich Unrecht. Sie haben uns ja überhaupt nichts machen wollen. Sie haben gar nicht dran gedacht, uns anzuzeigen. Josephine horchte auf. Sie haben uns nicht? Nein. Unterbrach Anna eifrig. Es ist ihnen gar nicht eingefallen. Das Fräulein hat mich nur ausgelacht, weil ich erzählt habe, dass wir uns so gefürchtet haben. Sie haben uns nicht anzeigen wollen. Nein, ich begreife jetzt eigentlich selber nicht, wieso wir es uns eingebildet haben. Wir haben ja doch auch schon früher immer Auftritte mit der Frau Kranzler gehabt, wegen Teppichklopfen und wegen dem Spektakel in ihrer Wohnung und sind doch nie auf den Gedanken gekommen, dass sie deswegen vielleicht aufs Gericht gehen wird. Josephine schien sich noch immer nicht ganz zurechtfinden zu können. Aber der Hausmeister hat doch gesagt, das hat er sich nur so erfunden. Wahrscheinlich, um uns Angst einzujagen. Du weißt doch, was für ein schlechter Mensch er ist. Und dass er uns, wo er noch kann, etwas antut. Und das hat er die Kranzler selber gesagt? dass sie uns nicht anzeigen wollen? Ja, natürlich. Josephine sah sie noch eine Weile beinahe verständnislos an. Dann presste sie die Hände gegen die Schläfen, förmlich, als vermöge sie, so ihre Gedanken besser zusammenzuhalten. Ja, aber da war ja doch alles nicht notwendig. Natürlich haben wir uns ganz umsonst Sorgen gemacht. Gott sei Dank, dass die Mutter nichts gemerkt hat. Die Schwester hörte das, was Anna sagte, gar nicht und starrte sie noch immer in der gleichen Weise an. Mein Gott, dann hättest du nicht zu ihnen hinaufgehen brauchen. Wieso? Es war doch... Aber wenn sie gar nicht dran gedacht haben, uns anzuzeigen. Das haben wir ja nicht wissen können. Der Hausmeister. Der Hausmeister! Josephine sprang höhnisch lachend auf. Was kann denn der Hausmeister wissen? Du blöde Gans! Ja, aber er hat mir doch vorgestern erzählt. Du hast dir nichts von ihm erzählen zu lassen. Er ist heroben gewesen, um den Sparrhirt anzuschauen. Und damit Schluss. Wozu brauchst du mit ihm erst lange rumzutratschen? Habe ich dir nicht schon oft genug gesagt, du sollst dich um das, was die Leute im Haus daherreden, nicht kümmern? Aber du hast es doch selbst geglaubt und dich gefürchtet, wie ich es dir erzählt habe. Du hast es ja so gemacht, wie wenn es schon ganz gewiss wäre. Hättest du mir gesagt, dass der Lump nur so herumgesprochen hat und dass es nur Vermutungen von ihm waren. Aber das habe ich doch, Josephine. Und dann soll ja die alte Kranzler wirklich... Die alte Kranzler ist mir ebenso wenig maßgebend wie der Hausmeister. Die ist noch eine ärgere Tratscherin. Ja, warum hast du mir nicht gleich gesagt, dass du es nicht glaubst und das wird? Um Himmels Willen, was soll ich denn noch alles im Stand sein, nach dem, was in den letzten Tagen geschehen ist? Wer hat denn die ganzen Aufregungen bis zum Äußersten mitmachen müssen und das Schrecklichste alles allein ausgehalten? Du oder ich? Ich bin am Sonntag allein zum Weiben hinaufgegangen und hab den Wald heruntergeschleppt. Du und die Mutter, ihr hättet euch nie dazu aufgerafft. Ihr seid mir ja nur nachgekrochen. Ich hab die Mutter bei Tag und bei Nacht gepflegt und hab selber kein Aug zugemacht. Und schließlich habe ich auch dem Walter wieder den Kopf zurechtsetzen müssen, damit alles halbwegs ins alte Gleise kommt. Alles ich. Ich ganz allein. Und da soll ich auch noch gleich meine 5 Zähne beisammen haben, wenn du dir vom Hausmeister Angst einjagen lässt und wie eine Wahnsinnige mit deinem Getratsch um mich herfällst. Man ist ja schließlich auch nur ein Mensch. Ich habe nicht mehr gewusst, wo mir der Kopf steht und habe mich kaum auf den Füßen halten können. Ich habe doch auch alles mitmachen müssen, meinte Anna mit schüchternem Vorwurf. Du? Natürlich. Du hast die Mutter bis in die Wohnung gebracht und dann hast du dich ins Zimmer gesetzt und geflennt. Ist das vielleicht auch schon etwas? Ich hab doch gleich am nächsten Tag einkaufen müssen. Hätten wir hungern sollen auch noch? Nein, nein, freilich. Na also, und dann du. Du wirst dich so schnell über etwas aufregen mit deiner Gleichgültigkeit und deinem Stumpfsinn. Ja, wenn sich's um irgendeinen blöden Tratsch handelt, bist du gleich bei der Hand. Da kommst du daher, ohne zu denken, zu überlegen und bist imstand, den ruhigsten Menschen verrückt zu machen. Wie denn erst einen, in dem sowieso alles vor Aufregung und Erschöpfung zittert. Annas Stimme bekam einen weinerlichen, verzweifelten Klang. Du hättest mir gleich sagen können, dass ich nicht hinaufgehen brauch. Du weißt doch, dass ich nichts ohne deine Zustimmung tue. Glaubst du, der Gang war mir besonders angenehm? Mit dir ist überhaupt nicht zu reden. Und der Doktor hat auch gesagt, dass uns die Frau verklagen kann, wenn sie will. Er hat doch gewusst, was Sonntag oben geschehen ist. Wir haben es ihm ja selbst erzählt. Der Doktor ist ja gerade so ein altes Weib wie du und wie der Hausmeister und die Kranzler. Ihr seid ja eins wie das andere. Josephine ging ein paar Mal in der Küche auf und ab. Dann pflanzte sie sich wieder vor der Schwester auf. Und wenn du schon behauptest, dass du nichts ohne meine Zustimmung machst, warum bist du dann gleich zu den Weibern hinaufgerannt und hast mir nichts davon gesagt? Du hast doch gestern Abend, wie wir darüber gesprochen haben, selbst gemeint. Gestern Abend? Zuerst kommst du daher wie eine Irrsinnige, dann der Doktor, bei dem man nie recht weiß, ob's Bosheit ist oder nur ganz gewöhnliche Dummheit. Dann muss man vor der Mutter Theater spielen. Und endlich, wenn einem schon die Augen zufallen vor Müdigkeit, soll man auch ruhig überlegen und zu einem Entschluss kommen. Wir haben doch beinahe die halbe Nacht miteinander geredet. Wer hat geredet? Du und immer nur du. Ich war ja nicht mehr fähig, etwas zu denken oder zu sagen. Und wenn es dir schließlich auch gelungen ist, mich zu deiner Narrheit anzustecken, hast du dann heute gleich in aller Früh hinaufrennen und vor den Weibern weiß Gott wie herumwinseln müssen? Hast du nicht warten können, bis ich noch einmal mit dir darüber gesprochen habe? Bildest du dir wirklich ein, ich hätte es dir heute bei ruhiger Überlegung noch erlaubt? Es hätte schon zu spät sein können. Zu spät? Du siehst, wie notwendig deine Eile war. Josephine schüttelte die verschränkten Hände vor dem Gesicht. Mein Gott, hinter allem soll man ununterbrochen her sein, wie wenn er noch kleine Kinder wird. Keins von euch ist imstand, auch nur einen einzigen vernünftigen Gedanken zu fassen. Von der Mutter verlange ich sie nicht mehr, die ist ja schon eine alte Frau. Und dabei ist sie noch immer die gescheiteste von euch allen. Höchstens, dass sie einmal irgendeinen Unsinn daherredet. Aber du und der Walter, alles, was euch einfällt, müsst ihr gleich machen. Und wenn es auch noch so ein Wahnsinn ist. Und ich könnte schon wissen. Ich habe schon genug schlechte Erfahrungen mit euch gemacht. Damals mit dir, wie du von uns fortrennen wollen hast und vom Fleck weg so einen dahergelaufenen Menschen heiraten. Und mit dem Walter, wie er immer zu den Mädeln die Villa hinausgefahren ist. Aber nein, immer wieder habe ich geglaubt, ihr werdet endlich gescheiter werden. Das habe ich jetzt davon. Anna hatte die Schwester reden lassen und in ihrer Hilflosigkeit begonnen, Feuer im Herd zu machen und ein paar Töpfe mit Wasser zuzustellen. Jetzt drehte sie sich wieder nachher um. Schau, Josephine, wer weiß, ob es auch wirklich wahr ist. Was? Dass die Frau Kranzler uns nicht anzeigen wollen hat. Das Mädel hat sie doch selber gesagt. Ja, aber vielleicht nur, weil sie gesehen hat, dass es uns leid tut und... Josephine stampfte mit dem Fuß auf. Mir tut nichts leid. Und wenn ich heute mit ihr oder mit ihrer Mutter zusammenkomme, mache ich genau dasselbe wie neulich am Sonntag. Es braucht ihr auch nicht wirklich leid zu tun. Aber sagen habe ich sie wenigstens müssen. Und weil sie geglaubt hat, dass es nicht gern geschehen ist, hat sie mir die ganze Geschichte vielleicht nur erleichtern wollen. Die uns was erleichtern, diese niederträchtige Bande. Wenn sie wirklich geglaubt hätten, dass sie uns etwas antun könnten, die hätten sich gerade die Gelegenheit dazu entgehen lassen. Sie haben ganz gut gewusst, dass sie nicht mucksen dürfen, weil sie im Unrecht sind. Die Person hat den Walter förmlich verführt. Ihr habt doch mit ihm über alles gesprochen. Wir hätten sie anzeigen können. Wir! Da beschlug Josephine mit beiden Fäusten gegen ihre eingesunkene, schmale Brust. Nicht sie, du dumme Gans, du! So liegen die Dinge! Ich habe sie schon immer gefühlt, die ganzen Tage her. Und noch gestern habe ich dem Doktor gesagt, wenn man mir nur Zeit gelassen hätte, ruhig über das Ganze nachzudenken. Nur ein paar Stunden, nur heute Vormittag. Aber nein, da muss gleich hinaufgerannt werden und... Sie sank wieder auf einem Sessel und schlug die Hände vor das Gesicht. Das auch noch zu allem anderen. Der Gedanke, dass es ganz umsonst war. Diese entsetzliche Demütigung. Und während sie den Kopf förmlich in die Höhe riss und ausspie, Pfui Teufel! Wie werden sich die jetzt über uns lustig machen? Wie werden sie sich den Buckel voll lachen? Und recht haben sie, ganz recht! So eine kindische Blödheit war noch nicht da, seit die Welt steht! Sie war aufgesprungen und stand wutbebend vor der Schwester. Aber das sag ich dir, wenn du dich noch einmal unterstehst, auch nur einen Finger zu rühren, oder einen Schritt zu machen, ohne mich vorher zu fragen. Dann... Ihr hohen Arm vervollständigte die Drohung, vor der Anna mit einem leisen Schrei in den Winkel neben dem Sparrherd zurückwich. Von jetzt an geschieht hier in allem und jedem nur das, was ich will. Und ich werde euch auf die Finger sehen, wie zwei kleinen Schulkindern. Ihr könnt euch schämen, aber ihr habt es nicht besser verdient. Und wenn es euch nicht recht ist... Ihre Stimme wurde plötzlich unsicher von Tränen. Dann gehe ich lieber aus dem Haus, bevor ich euch noch weiter mit ansehe. Die Mutter wird schon mit mir gehen. Anna hob beide Hände gegen die Schwester auf. Ein Schlag ins Gesicht wäre lieber gewesen als diese Worte. Josephine, um Gottes Willen. Ja, ja, ich tu's. Und dann könnt ihr meinetwegen machen, was ihr wollt. Ihr werdet schon sehen, wohin ihr ohne mich kommt, wenn's einmal zu spät ist. Ich hab's immer und immer am allerbesten gemeint. Aber ihr glaubt ja doch nur, dass es Eigensinn von mir ist und Rechthaberei. Nein, nein, das ist nicht wahr. Oh ja, ich weiß es doch, ich fühle es ganz genau. Deswegen hast du auch von uns fort wollen. Und der Walter... Sie brach jetzt in krampfhafte Schluchzen aus. Ich will mich nicht mehr mögen, weil ich euch zuwider bin. Anna wollte sich der Schwester nähern. Josephine, was redest du denn? Aber sie schüttelte den Kopf. Nein, lass nur. Ich weiß schon. Und noch immer weinend ging sie mit hastigen Schritten aus der Küche. Schon am nächsten Tag zeigte Josephine sich wieder vollständig beruhigt. Sie kam mit keinem Wort mehr auf die letzte Unterredung zurück und schien den Vorfall mit den beiden Frauen aus dem oberen Stockwerk und alles, was damit zusammenhing, überhaupt vergessen zu haben. Aber nicht nur aus ihrem Wesen allein waren alle Spuren des Geschehenen scheinbar verschwunden, auch das Leben der übrigen Familienmitglieder glitt wenigstens äußerlich in seine alltäglichen Gewohnheiten zurück, als habe nicht erst vor kurzem eine für ihre Verhältnisse erschütternde Begebenheit sie daraus verstoßen und sich wie eine trennende, verdunkelnde Wand zwischen sie gedrängt. Anna erledigte wie immer die für den Haushalt nötigen Besorgungen, nur suchte sie jetzt in entfernteren Gassen gelegene Geschäfte auf und blieb daher ein wenig länger aus. Und wenn sie unterwegs dem Fräulein Kranzler begegnete, dann tauschte sie mit ihr einen freundlichen Gruß. Auch Walter, der wieder regelmäßig ins Büro ging, wich dem Fräulein Kranzler nicht mehr in so auffälliger Weise aus, sondern zog schweigend den Hut vor ihr. Und sie dankte ihm freundlich und ohne ihn anzureden, denn sie konnte sich in seine Gefühle recht gut hineindenken und wollte ihn mit sich selbst und mit seinen Angehörigen in keinen neuen Widerstreit bringen. Die Inspektorin und Josephine hatten die Wohnung allerdings noch nicht verlassen, weil aber auch sonst oft Tage und selbst Wochen verstrichen, bevor sie den Fuß vors Haus setzten, fand niemand etwas besonders Ungewöhnliches daran. Einzig durch zwei Dinge unterschied sich ihr jetziges Leben von dem früheren. Dass Walter, wenn er am Abend oder am Sonntagnachmittag mit den Frauen beisammensaß, nie mehr vor ihnen spielte und sang, obwohl seine alte Laute noch immer in einem Winkel seines Zimmers hing. Und dass die Inspektorin und ihre Töchter, auch wenn sie allein waren, die Witwe Kranzler und ihre Tochter nie wieder in ihre Klatschereien mit einbezogen. Sonst mündete nach dieser kurzen Abweichung alles in die alten Gleise ein. Selbst dort, wo sie aus eigenen nichts dazu tun konnten, in ihren Beziehungen zu dem ganzen Haus und zu den übrigen Parteien. Die Leute vergaßen entweder über neu auftauchenden, ihnen wichtiger vorkommenden Ereignissen den leidigen Vorfall, oder sie stellten sich sogar nachträglich, nachdem sie ihre kleinlich, im Grunde harmlose Rache für manche erlittene Bosheit geübt hatten, auf die Seite der drei Frauen, mit denen sie bürgerliche Zusammengehörigkeit verband, während sie die Witwe Kranzler und ihre Tochter doch nur als minderwertige Menschen betrachteten, die sich an ihresgleichen keineswegs vergreifen durften. Ja, selbst der gefürchtete Hausmeister enthielt sich aller das gewöhnliche Maß überschreitenden Äußerungen seiner Schadenfreude, zu dem es ihm gelungen war, in der schon öfter verhandelnden Sparherdfrage die ortliebschen Frauen endgültig in Nachteil zu setzen. Etwa 14 Tage nach Annas Bittgang in das obere Stockwerk, als die Inspektorin, soweit ihr Alter und der Zustand es überhaupt erlaubten, wieder vollständig genesen war, erklärte Josephine während des gemeinsamen Abendbrotes, ruhig und ohne vorher eine Andeutung gemacht zu haben, in ungefähr 2 Wochen laufe das Mietvierteljahr und mithin auch die Frist für eine mögliche Kündigung ab. Es sei daher an der Zeit, allmählich nach einer neuen Wohnung zu suchen, weil man ja in der alten nicht länger bleiben könne. Anna und Walter erschraken über diese schon wiederholt gehörte, jedoch nie ganz ernst genommene Ankündigung. Aber nach all dem Vorhergegangenen wagten sie der Schwester nicht zu widersprechen und warteten nur ängstlich, wie die Mutter die Mitteilung aufnehmen würde. Auch vor ihr hatte Josephine schon manche vorbereitende Anspielung fallen lassen, sodass die jetzt in ziemlich entscheidendem Ton abgegebene Erklärung sie nicht überraschend treffen konnte. Trotzdem waren alle Folgen des bösen Vorfalls und alle seine Erörterungen durch die beiden Mädchen allzu ängstlich von der alten Frau ferngehalten worden, als dass sie sich ohne weiteres in eine so tief in ihre Lebensgewohnheiten einschneidende Änderung gefügt hätte. Sie sah daher die ältere Tochter ziemlich fassungslos an und meinte ehrlich entsetzt, »Mein Gott, warum sollen wir denn auf einmal von ihr fort?« Josephine hielt ihren Blick sehr ruhig und ernst aus. »Ich glaube, darauf muss ich wohl nicht mehr eingehen, Mutter.« Frau Ortlieb, deren Gedächtnis durch die überstandene Krankheit ein wenig gelitten haben mochte, brauchte eine kleine Weile, bevor sie verstand. Aber dann, weil sie aus Angst um den Sohn, der ihr mit niedergeschlagenen Augen gegenüber saß, nicht wollte, dass die Tochter deutlicher werde, meinte sie etwas zaghaft, »Vielleicht wird es doch nicht mehr notwendig sein.« »Wieso?« Die alte Frau wusste nicht, wohin sie den Blick und der erbarmungslosen Frage Josephines ausweichen sollte. »Ja, jetzt ist ja doch schon alles vorbei und wir merken nichts mehr.« »So, glaubst du?« »Haben die Anna und der Walter in der letzten Zeit vielleicht etwas zu fühlen bekommen?« Die Frage stahl sich unendlich angstvoll und behutsam aus ihr heraus, so als bereue sie jede Silbe, schon während sie von ihren Lippen fiel. Josephine lachte verächtlich auf. »Die? Nein!« Und wieder mit demselben unbarmherzigen Blick. »Hast du vielleicht Lust, dein ganzes Leben hier im Zimmer zu versitzen? Ich nicht?« »Ja, aber das wird doch nicht nötig sein.« »Mutter!« Die Inspektorin duckte sich förmlich unter dem scharfen Klang des einen Wortes. Allein ihr schwacher Widerstand war noch nicht völlig gebrochen. »Der Walter und die Anna gehen doch auch täglich aus.« »Der Walter und die Anna, ja, aber wir nicht.« Josephine milderte ihren Ton ein wenig und neigte sich überraschend gegen die Mutter vor. »Schau, du weißt doch, dass die Anna und der Walter den Leuten eigentlich gleichgültig sind. Auf uns haben sie es abgesehen. Nur auf uns, auf dich und auf mich.« Obgleich die alte Frau das nicht recht begreifen konnte, spielte sie die Rolle der vom Leben mit Unrecht verfolgten und missgeachteten doch zu gern, um bei den Worten des Mädchens nicht ein gewisses, wehleidiges Behagen zu empfinden. »Ja, ja, das ist schon richtig.« Und nun sprach Josephine eifrig weiter. »Der Walter und die Anna können noch 10 Jahre hier ein- und ausgehen und keine Seele wird sich um sie kümmern. Aber versuch du es einmal und steck nur den Kopf aus der Tür. Und wenn du noch ein ganzes Jahr wartest, da wirst du etwas erleben. Oder gar, wenn ich daran denke, dass wir den beiden von oben wieder zum ersten Mal begegnen. Nein, Mutter, wir können nicht länger hier bleiben. Das ist ganz ausgeschlossen. Das musst du selber einsehen.« Die Inspektorin nickte trübselig. Dabei streifte sie den Sohn und die jüngere Tochter mit einem raschen, heimlichen Blick. Aber die saßen schweigend und mit gesenkten Köpfen da, so dass sie von ihnen keine Hilfe erwarten durfte. Also sagte sie sehr leise, »Ja, ja, Josephine, mach nur, was du willst. Du weißt ja, dass wir mit allem zufrieden sind.« Dann wurde, wenigstens an diesem Abend, nicht mehr über die Angelegenheit gesprochen. Erst am nächsten oder übernächsten Vormittag, während der alte Doktor mit seinem eigenen Zeitvertreib, alsweil der Zustand der Inspektorin es anforderte, seinen Besuch abstattete, meinte Frau Ortlieb, die sich nun an ihn wie ein neues Familienmitglied gewöhnt hatte und gern über allerhand mit ihm plauderte, vor ihren Töchtern, »Ach Gott, Herr Doktor, was sagen Sie dazu? Jetzt soll ich auf meine alten Tage gar noch einmal übersiedeln.« »Oh, in der Tat, ein überraschender Entschluss.« »Ja, nicht wahr. Über 30 Jahre lebe ich jetzt schon hier in dieser Wohnung. Habe ich hineingeheiratet. Alle meine Kinder sind hier zur Welt gekommen. Und jetzt?« Sie seufzte tief auf, ohne den Satz zu vollenden. Der Arzt stemmte in behaglicher Teilnahme die Hände gegen die Schenkel und sah ihr schmunzelnd ins Gesicht. »Na, und obwohl Ihnen die Trennung so schmerzlich zu fallen scheint, sollten sich erst nach einem ganzen Menschenalter irgendwelche Fehler gezeigt haben, die ein längeres Verweilen in diesen Räumen unmöglich machen?« »Ach nein, Herr Doktor, das wohl nicht. Ja, früher, wie mein armer Mann noch gelebt hat und wie die 3 Kinder dazugekommen sind, da hätte es schon manchmal zu eng werden können. Aber seitdem der arme Anton gestorben ist, Sie wissen ja noch, da nehme an.« Er nickte teilnehmend. »Ja, ja, ich weiß noch recht gut. und um die alte Frau von ihrer aufsteigenden, ein wenig kindlichen Ergriffenheit abzulenken. Aber gönnen wir dem verehrten Herrn Inspektor seine wohlverdiente Ruhe. Nun, was für Gründe können Sie denn bewegen, dem lieben alten Heim so plötzlich den Rücken zu kehren? Über diese Gründe werden Sie wohl mir die Entscheidung überlassen müssen, Herr Doktor. Warf Josephine kurz dazwischen und sah den Arzt dabei mit einem festen Blick an. Er verstand sie und wollte vor der Inspektorin, die bei den sonderbar klingenden Worten ihrer Tochter ohnehin verwundert aufhorchte, eine schärfere Auseinandersetzung vermeiden. Vielleicht hatte er überhaupt keine Lust, mit dem so wenig liebenswürdigen Mädchen ein Gespräch zu führen. Darum meinte er höflich abwinkend, Gewiss, wie könnte es mir einfallen, mich in Dinge einzumengen, die mich nicht angehen? Nein, Herr Doktor, das dürfen Sie nicht sagen. Ereiferte sich die Inspektorin und mit leisem Vorwurf gegen die Tochter fügte sie hinzu, Ich begreife dich gar nicht, Josephine. Aber der alte Herr lehnte jede Berücksichtigung seiner Person lächelnd ab. Ich bitte Sie, gnädige Frau, ich fühle mich durchaus nicht gekränkt, umso weniger, als ich Ihren Entschluss von meinem Standpunkt als Arzt eigentlich freudig begrüßen muss. Er vergnügte sich eine Zeit lang an Josephines erstaunten Gesichtszügen, bevor er weitersprach. Nicht wahr, eine Übersiedlung mit allem, was drum und dran hängt, als da sind das genussreiche Suchen einer neuen Behausung, dann das nicht weniger genussreiche Einrichten des gefundenen Heims und noch mancherlei anderes. Das alles bietet Zerstreuungen in Hülle und Fülle, von denen ich mir auf Sie sowohl wie auf Ihre Freundin Tochter, bei der sich bereits allerdings nur dem kundigen Auge erkennbare Zeichen ganz ähnliche Erregungszustände bemerkbar machen. Josephine zuckte ärgerlich die Achseln. Eine höchst erbrießliche Wirkung verspreche. Das ist doch nicht der Ernst, Herr Doktor. Mein vollster Ernst, wertester Inspektor. Sehen Sie, Menschen, die über die nötigen Mittel hierzu verfügen, unternehmen kostspielige Fahrten in ferne Länder, um in anderen Gegenden und unter andere Leute zu kommen. Und so das zu vergessen, was ihnen ihr tägliches Leben verdrießlich macht. Da aber besteht für sie noch der Nachteil, dass sie früher oder später doch wieder in ihre alten Verhältnisse zurückkehren müssen und am Ende von all ihren Auslagen keinen Nutzen gehabt haben. Sie, verehrte Frau, können sich um viel geringere Kosten eine neue Umgebung verschaffen und noch dazu eine, die ihnen bleibt, die sie nicht wieder zu verlassen brauchen, um sich in die alte, unangenehme zurückzugeben. Und die kleinen Nachteile, die ein solcher Wechsel immerhin mit sich bringt, werden meines Ermessens von den gebotenen Vorteilen reichlich aufgewogen. Ich werde unseren Vorteil schon zu wahren wissen, sagte Josephine jetzt ebenso scharf wie vorher. Darüber können Sie beruhigt sein, Herr Doktor. Also, rief der alte Herr scheinbar hocherfreut. Dann wären wir ja einig. Aber die Inspektorin zog reinend die Mundwinkel herab. Wie ein Kind, das weinen will. Ihr macht eure Witze darüber und mir ist gar nicht zum Lachen. Lachen Sie, gnädige Frau, lachen Sie, der Mensch soll zu allem lachen, auch zu einer Übersiedlung. Josephine warf den Kopf zurück. Wenn du schon von hier fort wärst, für alles andere wollte ich schon sorgen. Auch das glaube ich Ihnen aufs Wort, Fräulein, entgegnete der Arzt mit einem nicht ganz unfreundlichen Blick. Allein ihre Erbitterung über die Art und Weise, wie er vor 2 Wochen die Androhungen des Hausmeisters aufgefasst und sie dadurch in ihrer Angst bestärkt hatte, war noch zu frisch und so erklärte sie, Am liebsten möchte ich eine Wohnung, wo wir ganz für uns allein sind, in ein kleines Haus, wo sonst kein Mensch etwas zu suchen hat. Und noch deutlicher werden, Keiner, da hätte man wenigstens seinen Frieden. Allerdings, bestätigte er sehr ernsthaft. Die Inspektorin seufzte. Ach du lieber Gott, was das wieder für ein kindisches Gerede ist. Warum, verehrte Frau, fragte der Arzt. Ich finde es durchaus nicht so kindisch und unmöglich. Josephine lachte spöttisch auf. Haben Sie vielleicht ein Mittel dafür, wie man einen Haupttreffer macht? Nein, das nicht. Sonst hätte ich es mir selbst schon längst verschrieben. Aber das ist ja auch keineswegs notwendig. Es gibt einen Ausweg, der es Ihnen mit noch viel geringeren Mitteln, als es die Ihrigen sind, ermöglichen würde, Ihren Herzenswunsch zu verwirklichen. Da wäre ich neugierig, sagt das Mädchen trocken und gleichgültig. Hier in der Stadt ging es freilich nicht. Ja, das weiß ich auch. Aber auf dem Lande, warum sollte man da nicht ein Häuschen, wie es Ihnen vorschwebt, um einen bescheidenen Preis mieten können? Und vielleicht noch ein Stückchen Garten dazu? Ach ja, rief Anna dazwischen. Wo man Gemüse bauen kann und Hühner und Kaninchen ziehen. Und der ganze Zukunftsplan des Herrn Nikolai wurde mit einem Mal wieder in ihr lebendig. Josephine senkte nachdenklich die Augen und murmelte vor sich hin. Ja, auf dem Land. Jetzt fuhr die Inspektorin beinahe entsetzt auf. Herr Doktor, um Gottes Willen, setzen Sie dem Mädel doch kein Floh ins Ohr. Sie ist sonst im Stand und nimmt es ernst. Der Arzt hob verwundert die Schultern. Ja, wer ist denn so ein Unglück? Oh mein Gott, Herr Doktor, bedenken Sie nur, es ist doch schon schrecklich genug, wenn ich auf meine alten Tage hier in der Stadt übersiedeln soll und jetzt gar noch aufs Land hinaus, in ganz neue, fremde Verhältnisse. Frau Ortlieb ließ sich in ihrem Sessel zurücksinken und fügte gewissermaßen, um sich selbst zu beruhigen, hinzu. Ich weiß nicht, warum ich mich über so einen Unsinn aufrege, es ist ja doch lächerlich. Josephine saß noch immer in tiefem Nachdenken. Lächerlich kann ich's gerade nicht finden, wenn es irgendwie ginge. Ja, wenn es ginge, flüsterte Anna sehnsüchtig. Die Inspektorin zog ein ganz verzweifeltes Gesicht. Da haben Sie's, Herr Doktor. Ich kenne ja die Mädel. Wenn die sich einmal etwas einbilden, kann man es ihnen nicht mehr ausreden. Damit würde ich mir an Ihrer Stelle auch gar keine Mühe geben. Frau Ortlieb schlug fassungslos die Hände zusammen. Aber Herr Doktor! Und nun sagte der alte Herr, während die beiden Mädchen ihn aufmerksam, ja beinahe mit leiser Erregung beobachteten. Eine derartige Änderung ihrer Lebensgewohnheiten könnte ich als Arzt nur willkommen heißen. So leid es mir natürlich tun würde, nicht nur meine treuesten Patientinnen, sondern überhaupt eine. Hier verneigte er sich mit listiger Höflichkeit gegen Josephine, so angenehme Gesellschaft zu verlieren. Sie werden sich gewiss erinnern, verehrte Frau, dass ich Ihnen und dem Freudentochter wiederholt einen Sommeraufhalt in frischer, freier Luft anempfohlen habe. Auch dem Herrn Sohn hätte er übrigens bei seiner etwas schwächlichen Körperhaltung gewiss nicht geschadet. Ich habe Ihnen doch oft genug gesagt, Herr Doktor, dass das nicht geht. Darüber wäre wohl auch noch zu reden gewesen. Aber jetzt handelt es sich nicht um einen vorübergehenden Sommeraufenthalt, sondern um ein anständiges Leben auf dem Lande. Natürlich nicht im Gebirge, sondern in einer gemäßigten, milden Gegend, wo man den Winter und vor allem die Übergangszeiten nicht zu hart empfindet. Die Inspektorin schüttelte mit förmlich nachsichtigem Lächeln den Kopf. O grundgütiger Heiland! Bedenken Sie, fuhr der Arzt unbeirrt fort, wie wohltätig das auf Sie einwirken müsste, und nicht nur auf Sie, auch auf Ihre Angehörigen. Josephine nickte schweigend, und Anna, schon von den glückseligsten Hoffnungen erfüllt, sagte, Freilich, Herr Doktor, der Mutter würde es ja gut tun. Aber nun vermochte sich Frau Ortlieb nicht länger zu beherrschen. Ihr habt denn alle zusammen den Verstand verloren? Und wenn ich schon selbst für mein Teil mich in so einen Wahnsinn einlassen würde, was soll denn der Walter anfangen? Der Arzt zog die Augenbrauen in die Höhe. Ach, Sie meinen wegen seines Berufs. Und während er den Kopf neigte, allerdings, das wäre die Frage. Sollen wir ihn vielleicht allein hier sitzen lassen? Josephine machte eine wegwerfende Handbewegung. Ob der Walter diese paar Groschen verdient oder nicht, darauf kommt es in so einem Fall wirklich nicht an. Ja, entschuldige, Josephine. rief die Inspektorin empört. Erstens hat er schon einen ganz schönen Gehalt und zweitens wird er mit der Zeit doch auch vorrücken. Und dann scheinst du dir einzubilden, dass ich ewig am Leben bleiben muss. Was wollt ihr denn anfangen, bis ich einmal nicht mehr bin und bis meine Pension wegfällt? Wenn der Walter dann obendrein noch ohne Stellung dasteht. Ach Gott. Ja, ach Gott, das sagt sie gleich. Aber wenn's einmal zu spät ist. Wir wollen die Geldfrage zunächst beiseite lassen, liebes Fräulein, meinte der Arzt begütigend. Es wäre wohl auch sonst nicht redlich, den Herrn Bruder so ohne weiteres aus seinem Beruf herauszureißen. Ein junger Mann in seinen Jahren kann doch nicht schon ohne jede Tätigkeit leben. Josephine knurrte ein unverständliches Wort in sich hinein, und Anna hatte plötzlich ein sehr betrübtes Gesicht, so als sei die ersehnte Übersiedlung aufs Land bereits beschlossene Sache gewesen und jetzt nur durch dieses eine Hindernis wieder vereitelt worden. Die Inspektorin schien die Angelegenheit für ledig zu halten. Reden wir gar nicht mehr über den Unsinn, meinte sie mit überlegener Freundlichkeit. Es hat ja wirklich keinen Zweck. Der Arzt saß noch eine Weile schweigend mit nachdenklich gerunzelter Stirn. Dann hob er, wie in einem augenblicklichen Einfall, die linke Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger. Ihr Sohn dient als Beamter in einer größeren Bank, wenn ich nicht irre, verehrte Frau. Ja, in der Zentralbank. Er überlegte wieder ein paar Minuten. So große Institute pflegen doch in den meisten Provinzstädten ihre Zweigniederlassungen zu haben. Josephine, die den Zusammenhang viel rascher erfasste, horchte auf. So? Die alte Frau fand sich nicht so schnell zurecht. Sie wurde aber doch etwas misstrauisch. Was hat das denn damit zu tun? Nun, entgegnete der Arzt. Auf diese Weise ließe sich ja vielleicht alles recht hübsch vereinigen. Die Beschäftigung ihres Herrn Sohnes in irgendeiner Provinzfiliale und ihre Übersiedlung in dasselbe Städtchen. Vorausgesetzt, dass es eine gesunde Lage hat und auch sonst allen Bedingungen entspricht, die zu einem erträglichen Leben erforderlich sind. Übrigens, irgendwelche sumpfige oder bedenkliche Gegend gibt es ja bei uns Gottlob im Allgemeinen nicht. Und sonst lässt sich in allen diesen Nestern im Großen und Ganzen ziemlich behaglich hausen. Besonders, wenn es ihnen gelingen sollte, ein kleines Haus für sich allein zu finden, was ich durchaus nicht für ausgeschlossen halte. Josephine hatte ihm sehr aufmerksam zugehört, und während die Mutter bekümmert den Kopf wiegte und Anna ungläubig von einem zum anderen blickte, sagte sie langsam, »Das wäre ja wirklich eine Möglichkeit.« Nun geriet die Inspektorin von neuem in die höchste Aufregung. »Fangt ihr schon wieder damit an? Ich habe euch doch gesagt, dass es ein Unsinn ist und dass es nicht geht.« Der Doktor neigte sich gegen sie vor und legte die Hand auf den Arm. »Beruhigen Sie sich, verehrte Frau. Es war ja nur ein Vorschlag zur Güte, weil das Fräulein Tochter den Wunsch nach völliger Abgeschlossenheit geäußert hat und weil ich offen gestanden glaube, dass Ihr Zustand dadurch äußerst günstig beeinflusst werden könnte. Damit ist ja natürlich nicht gesagt, dass es schon morgen geschehen muss. Es ist doch, weiß Gott, genug daran, dass ich aus dieser Wohnung fort soll, jammerte die alte Frau. Wozu denn auch das noch? Es ist doch wirklich nicht notwendig. Der Arzt erhob sich, während er die Hand noch immer auf ihrem Arm liegen ließ. Gewiss, gewiss. Die letzte Entscheidung liegt schließlich bei Ihnen. Bei mir? Du lieber Gott, wenn Sie wüssten, Herr Doktor. Noch. Es wird schon nicht so gefährlich sein. Übrigens, für uns alle kommt einmal die Zeit, wo wir besser diejenigen für uns sorgen lassen, für die wir früher selbst gesorgt haben. Vorausgesetzt natürlich, dass wir uns rechtzeitig um derartige Hilfskräfte umgesehen haben. So, verehrte Frau, und jetzt lassen Sie die Angelegenheit einstweilen auf sich beruhen. Und wenn Sie einmal recht gut geschlafen oder besonders gut gegessen haben, dann kann man ja weiter darüber sprechen. Die Inspektorin schüttelte eigensinnig den Kopf. Nein, nein, ich will schon meine Ruhe haben. Wie Sie wünschen. Dann betrachten Sie das Ganze eben bloß als Gegenstand einer geselligen Unterhaltung, mit der wir uns ein halbes Stündchen anmutig verkürzt haben. Und nun empfehle ich mich Ihnen bestens. Bitte bleiben Sie. Ich finde schon allein hinaus. Anna, du begleitest den Herrn Doktor. Durchaus nicht nötig, mein Freund. Ich empfehle mich. Und ich darf doch gelegentlich wieder einmal nachsehen kommen. Aber Herr Doktor, wie können Sie fragen? Also, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Josephines Anteilnahme an den alltäglichen häuslichen Arbeiten und an den Gesprächen, die dabei geführt wurden, war während der folgenden Tage sehr dürftig. Die beiden Frauen merkten deutlich, dass sie sich mit irgendwelchen bestimmten anderen Gedanken beschäftigte. Sie ahnten auch, die eine mit geheimem Bangen, die andere voll fröhlicher Hoffnung, welche Gedanken dies sein mochten. Aber Josephine selbst schien noch nicht einig werden zu können. Wenn die Mutter oder die Schwester die Rede auf die bevorstehende Übersiedlung zu bringen versuchten, zuckte sie entweder abweisend die Achseln oder sie äußerte sich doch nur sehr vorsichtig und zurückhaltend, so als wolle sie zu verstehen geben, sie sei noch nicht imstande, etwas Entscheidendes zu sagen und halte alle müßigen Erörterungen für überflüssig. Nach kurzer Zeit, als sie am Nachmittag wieder einmal um den runden Tisch im Wohnzimmer saßen, fragte sie plötzlich unvermittelt: Mutter, ist der alte Freund von deinem verstorbenen Vater noch am Leben? Die Inspektorin blickte überrascht von ihrer Arbeit auf. Welchen Freund meinst du? Na, den Bankdirektor, bei dem du damals wegen Walter warst, wie er uns gesagt hat, dass er in die Handelsschule gehen will und dir dann die Anstellung verschafft hat. Ach so, der. Frau Ortlieb machte eine Gebärde des Erinnerns. Ob er noch lebt? Bei seiner angesehenen Stellung hätte es doch in der Zeitung stehen müssen, wenn er gestorben wäre. Warum hast du eigentlich gefragt? Josephine schwieg noch eine Weile. Dann sagte sie: Möchtest du nicht noch einmal zu ihm gehen und ihn fragen, ob der Walter nicht einen Posten in einer anderen, in einer Provinzfiliale bekommen kann? Anna wäre der Schwester am liebsten um den Hals gefallen. Sie wusste, wenn Josephine einmal so zäh an einem Vorhaben hing, war sie nicht mehr davon abzubringen. Die alte Frau dagegen ließ ihre Arbeit auf den Schoß sinken und starrte das Mädchen mit ängstlichen, erschrockenen Blicken an. Ja, mein Gott, denkst du denn im Ernst daran, Josephine? Ihre Stimme klang so unendlich schmerzlich und dabei doch so demütig, dass Josephine die Augen niederschlagen musste. Ihr Gesichtsausdruck blieb freilich entschlossen und unerbittlich. Ich hab die ganze Zeit darüber nachgedacht, Mutter. Das darfst du mir glauben. Und hab alles genau überlegt. Nicht einmal, nein, 10 und 20 Mal. Ich weiß doch, um was es sich handelt. Und dass es keine Sache ist, die sich im Handumdrehen erledigen lässt. Aber es ist das Beste für uns alle. Davon bin ich überzeugt. Das begreife ich nicht. Schau, jetzt habe ich mich schon damit abgefunden, dass wir uns unserer alten Wohnung fortgehen. So schwer es mir auch fällt. Und obwohl ich nicht recht verstehen kann, weshalb es eigentlich notwendig ist. Weil Josephine auffahren wollte, unterbrach sie sich hastig und beschwichtigend zugleich. Nein, nein, ich sage nichts, ich bin ja zufrieden damit. Aber wozu denn ganz weg von hier? Um Gottes Willen, genügt es denn nicht, wenn wir einfach eine andere Wohnung nehmen? Nein, es genügt nicht. Aber das ist doch der reinste Wahnsinn. So bedenkt doch nur. Die alte Frau vermochte vor Regung nicht weiter zu sprechen. Sie stützte die Ellbogen gegen den Tisch und schlug die Hände vor das Gesicht. Nein, nein, ganz gehe ich nicht von hier weg. Um keinen Preis. Das kannst du nicht von mir verlangen. Josephine verzerrte ungeduldig den Mund. Ich weiß nicht, was du daran so Entsetzliches findest. Die Inspektorin schüttelte in die vorgehaltenen Hände hinein den Kopf. Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ja, aber warum denn nicht? Und als die Mutter keine Antwort gab und regungslos sitzen blieb, fuhr das Mädchen heftig fort. Du bist doch nicht so alt, dass man über nichts mehr mit dir reden kann. Du musst doch einen Grund haben, warum du nicht aufs Land hinaus willst. Wenn du nicht von ihr fort wolltest, ich meine, aus unserer alten Wohnung, das könnte ich ja verstehen, wo du schließlich hier geheiratet hast, wo wir alle auf die Welt gekommen sind und wo der Vater gestorben ist. Es fällt mir, weiß Gott selbst, schwer genug, von hier fortzugehen. Vielleicht schwerer als euch allen. Aber wenn du dich damit abgefunden hast, kann ich wirklich begreifen, warum du dich so dagegen sträubst, ganz von hier wegzugehen. Das ist dann doch schon alles eins. Frau Ortlieb ließ jetzt die Hände vom Gesicht sinken. Wenn das alles eins sein soll, Josephine, in so ganz andere Verhältnisse. Ich bitte dich, was heißt Verhältnisse? Du brauchst dich hier wie dort um nichts zu kümmern. Und ob wir hier den ganzen Tag zu Hause sitzen oder in irgendeinem anderen Nest, ist doch wirklich gleichgültig. Und die Großeltern, sollen wir sie jetzt ganz allein lassen? Wozu brauchen sie uns denn? Sie haben doch nie etwas von uns gehabt. Aber wir müssen sie doch manchmal besuchen. Mein Gott, diese Besuche! Seit ein oder zwei Jahren sind ja diese alten Leute schon so kindisch, dass sie uns nicht einmal recht erkennen, wie wir zu ihnen kommen. Das macht nichts. Sie sind und bleiben die Eltern deines verstorbenen Vaters. Aber ja, das ist doch selbstverständlich. Und so weit brauchen wir nicht fortzugehen, dass wir nicht ein- oder zweimal im Jahr zu ihnen fahren könnten. Oder zum Grab vom Vater. Es ist nur überflüssig, dass es öfter geschieht. Die Inspektorin schlug verzweifelt die Hände zusammen. Und gütiger Himmel, jedes Jahr eine Reise. Jetzt um meine alten Tage, wo ich doch so an die Ruhe gewöhnt bin. Hereinfahren werden wir sowieso manchmal müssen. In einem kleinen Ort bekommt man doch nicht alles, so wie in der Stadt. Na siehst du, hier kennt man sich doch schon aus und man hat seine Einkaufsquellen. Josephine lachte auf. Ha, für das, was wir brauchen. Aber du hast doch gerade selbst gesagt. Wir werden doch nicht vielleicht wegen unseren Kleidern hereinfahren. Ich hab gemeint, wegen deinem Geld oder sonst. Und wenn ich dran denke, dass eins von uns ernstlich krank werden könnte. Frau Ortlieb schlug die Augen entsetzt zur Decke auf. Hier haben wir doch unseren alten Arzt. Durch diese Bemerkung reizte sie den Widerspruch der Tochter nur noch mehr. Der war schon früher nicht viel wert, wie er noch jünger war. Und jetzt ist er doch schon ganz vertrottelt. Aber Josephine, er hat mich doch so gut behandelt. Was war denn da weiter zu behandeln? Du hast doch nur Ruhe gebraucht. Und das haben wir auch ohne ihn gewusst. Aber wenn dir wirklich etwas gefehlt hätte, wäre es mir nicht im Traum eingefallen, ihn zu holen. Ja, was hast du denn auf einmal gegen ihn? Auf einmal? Ich habe ihn nie leiden können. Schon als Kind nicht, weil er so ein boshafter Mensch ist. Du bemerkst überhaupt nichts. Wenn ich nicht für euch alle zusammen sehen und denken würde, kämen wir weit. Und warum sind wir denn sein einziger Patienten seit ich weiß nicht wie vielen Jahren? Du weißt ja, dass er eigentlich keine Praxis mehr ausüben will. Und dass er es bei uns nur aus Freundschaft tut. Josephine lachte wieder auf. Ha, Freundschaft? Weil kein anderer Mensch so dumm ist wie wir. Nein, Mutter, das wäre meine letzte Sorge. Einen besseren Arzt als so einen findet man überall. Übrigens, wenn du schon so viel von ihm hältst, er hatte doch selbst geraten, aufs Land zu gehen. Er hat ja gesagt, dass es uns allen sehr gut anschlagen würde. Haben wir schon so lange in der Stadt ausgehalten? Werden wir es auch noch länger aushalten, das weiß ich. Und es fällt mir auch gar nicht ein zu behaupten, dass es die eigentliche Ursache ist, weswegen hinaus sollen. Aber es ist jedenfalls ein sehr großer Vorteil. Vielleicht würden wir auch billiger leben können, wagte Anna schüchtern hinzusetzen. Nicht nur vielleicht, sicher, am Land lebt man überall billiger. Wenn wir wirklich ein kleines Haus für uns haben und ein Stückchen Garten, könnten wir uns ja selbst Gemüse pflanzen und Hühner halten. Zu jeder anderen Zeit hätte Josephine die Schwester angefahren, sie möge kein Unsinn reden, oder zumindest hätte sie sich verhöhnt. Heute ging sie mit Freuden auf ihre zaghaften Andeutungen ein. Natürlich können wir das. Stell dir nur vor, Mutter, was das heißt. Immer frisches Gemüse im Haus zu haben und frische Eier. Oder vielleicht sogar ab und zu ein junges Brathuhn. An so etwas dürfen wir hier in der Stadt doch nicht einmal denken. Die Inspektorin seufzte auf und nickte nachsichtig. Du lieber Gott, bevor man so weit ist und dann überhaupt. Du bist doch sonst so ein vernünftiges Mädchen, Josephine. Wie kannst du denn im Ernst dran denken, dass wir ein ganzes Haus für uns allein bekommen? Warum nicht? Draußen, am Land. Aber ein ganzes Haus und noch dazu mit einem Garten. Ja, du darfst dir natürlich nicht vorstellen, dass es irgendeine Villa sein wird, aber ein kleines Haus mit 2 oder 3 Zimmern und einer Küche. Warum sollte das in einem Landort nicht möglich sein? Das hatte sogar der Doktor gemeint. Frau Ortlieb musste jedoch plötzlich die Empfindung haben, als sei sie schon zu nachgiebig gewesen und schüttelte abwehrend beide Arme. Nein, nein, nein, nein. Und wenn du mir das schönste Haus hinstellst und den schönsten Garten, ich geh nicht weg von hier. In eine andere Wohnung meinetwegen, aber ganz aus der Stadt. Nein, um keinen Preis. Josephine konnte sich kaum mehr zurückhalten. Ja, aber so sag doch endlich, warum? Sag du zuerst, warum du ganz von ihr weg willst. Dass wir nicht länger hier im Haus bleiben können, sehe ich am Ende ein nach allem, was geschehen ist. Ich werde selber froh sein, wenn ich die 2 Frauenzimmer nicht mehr zu sehen brauche. Deswegen müssen wir aber doch nicht bis weiß Gott wohin, wenn wir in ein anderes Haus übersiedeln, ist doch schließlich alles erledigt. Nein, das ist nicht wahr. Josephine schrie die Mutter beinahe an. Das bildest du dir nur ein, in deiner namenlosen Vertrauensseligkeit. Damit ist uns gar nicht geholfen. Das kann ich nicht begreifen. Ja, natürlich du, aber ich, weil ich nicht nur an heute denke. So erklär mir doch. In ein Haus, wo es nur feine und elegante Parteien gibt, können wir nicht ziehen. Das weißt du ganz gut, weil dort die Wohnungen viel zu teuer für uns sind. Und wenn wir uns wieder in so eine alte Zinskaserne setzen, damit tauschen wir uns nichts Besseres ein. Die Inspektorin schwieg und zeigte nur durch eine Gebärde, dass sie die Tochter nicht verstand. Eine Zeit lang wird sie wahrscheinlich Ruhe sein, fuhr Josephine fort. Aber eines schönen Tages geht der Tanz von neuem los. Darauf kannst du Gift nehmen. In so eine Bude findet sich immer jemand, ob sie jetzt vom Theater ist oder sonst ein Frauenzimmer oder auch nur ein Dienstmädel. Aber Josephine, der Walter ist doch ein anständiger Mensch. Das Mädchen lächelte bitter. Ja, das hat er bewiesen. Er hat sich doch bis jetzt noch nie etwas Derartiges zu Schulden kommen lassen, verteidigte Frau Ortlieb den Sohn. Und jetzt war es auch nicht seine Schuld, das weißt du ganz gut, so wie ich. Die Person hat sich einfach seine Unerfahrenheit zunutze gemacht. Das gebe ich ja gern zu, Mutter, aber dadurch wird es nicht anders. Und was einmal geschehen ist, wird auch noch ein zweites Mal geschehen. Das weiß ich so gewiss wie... Sie fand keinen Vergleich und schloss mit einer wegwerfenden Handbewegung. Wer sagte denn, dass ich so etwas wiederholen muss? Es muss nicht, aber es kann. Das ist ganz genug. Und dass ich noch ein zweites Mal etwas derartiges erlebe. Das Mädchen sprang auf und machte erregt ein paar Schritte durchs Zimmer. Nein, lieber gehe ich bis ans Ende der Welt. Das sind doch alles nur Einbildungen. Für dich vielleicht, für mich nicht. Solange wir nicht irgendwo sind, wo wir ganz allein für uns leben können, so lange werden wir nie Ruhe haben. Das lasse ich mir von keinem anderen Menschen ausreden. Und wegen so einem Unsinn soll ich, alte Frau, jetzt noch ins Ungewisse hinaus. Die Inspektorin begann plötzlich wie ein eigensinniges Kind mit beiden Fäusten gegen die Tischplatte zu trommeln. Aber ich tu's nicht. Nein, nein, nein, dazu könnt ihr mich nicht zwingen. Josephine kam wieder zurück und setzte sich der Mutter gegenüber. Was redest du denn von Ungewissen? Und nun schlug sie selbst mit der flachen Hand auf den Tisch. Ich hab dir doch schon klar genug bewiesen, dass es ganz einfach geht und dass es nicht die geringsten Schwierigkeiten gibt. Frag die Anna. Schwerfälliger als die kann man schon nicht sein und sie wird dir dasselbe sagen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich tue es nicht. Auf keinen Fall. Gut, dann musst du darauf gefasst sein, dass ich eines Tages meiner Wege gehe. Der ruhige, entschlossene Ton, in dem das Mädchen sprach, brachte die alte Frau ein wenig zur Besinnung. Aber Josephine, um Gottes Willen! So ein Leben ertrage ich nicht länger. Ich kann ja nichts dafür, dass ich alles 100-mal mehr empfinde als ihr. Ich bin schon einmal so und kann mich nicht anders machen. Ihre Stimme wurde weicher und leiser. Der Walter ist er so ein guter und braver Mensch. Er ist nur zu schwach und zu unselbstständig. Und das ist nicht seine Schuld. Das liegt nur daran, weil er nicht ganz gesund ist. Er kann nicht selbst für sich sorgen, wie ein anderer gesunder Mensch. Das war schon so, solange er noch ganz klein war. Immer hat man sich um ihn kümmern müssen und auf ihn aufpassen, damit ihm nichts geschieht. Früher hat man Acht geben müssen, dass er nicht auf einen Sessel steigt oder über die Stiegen herunterfällt. Jetzt sind es halt andere Dinge. Und da soll man ruhig zuschauen, wie er immer mehr und mehr verkommt, wo man doch die Möglichkeit hat, es zu verhindern, wenn ihr das im Stand seid. Sie hatte jetzt schon die Augen voll Tränen. Ich bin es nicht. Lieber laufe ich auf und davon. Frau Ortlieb faltete die Hände vor der Brust. Mein Gott, kein Unglück bleibt einem erspart. Bis jetzt ist das Unglück noch nicht so groß, Mutter. Aber es kann es werden. Ja, was soll man denn machen? Ihm ausweichen. Und darum habe ich dich ja gebeten, du sollst zu dem alten Bekannten von deinem Vater gehen, der dem Walter die Anstellung in der Bank verschafft hat, und ihm bitten, dass er ihn in irgendeiner Filiale unterbringt, damit wir von hier fort können, in eine kleinere Stadt, wo man mehr für sich allein lebt und nicht mit so vielen Menschen zusammenkommen muss. Ich kann ihn doch nicht schon wieder belästigen. Schon wieder? Das ist schon so lange her. Nein, nein, Josephine, ich bring's nicht zu Weg. Das Mädchen zog mit einem ungeduldigen, ärgerlichen Laut die Lippen auseinander. Wenn du es damals zu Weg gebracht hast, wo es überhaupt nicht notwendig war, wirst du es jetzt, wo so viel für uns alle auf dem Spiel steht, auch können. Die Inspektorin starrte eine Weile hilflos vor sich hin. Ja, aber was soll ich ihm denn sagen? Er wird doch wissen wollen. Meinte sie endlich zögernd. Sag ihm ganz einfach, dass dir der Arzt den Aufenthalt auf dem Land oder wenigstens in einem kleineren, ruhigen Ort verordnet hat und dass es dem Walter bei seiner Schwächlichkeit auch sehr gut tun würde. Das ist ebenso die Wahrheit wie das andere und wird vielleicht noch mehr Eindruck auf ihn machen. Frau Ortlieb wagte noch einige mutlose, armselige Versuche, der Tochter zu widersprechen, aber weil sie zuletzt sah, dass es nichts nützte und dass auch Anna ihr nicht helfen wollte, gab sie ihren Widerstand allmählich auf und erklärte sich bereit, ihrerseits alles beizutragen, was die Durchführung der geplanten, von ihr so gefürchteten Änderungen erleichtern könne. An einem der nächsten Tage richtete sie ein Schreiben an den Bankdirektor. Sie tat es diesmal nicht mit solch heimlicher Freude und Erregung wie vor 5 Jahren, sondern ängstlich und widerwillig. Ja, sie wünschte beinahe, der Bescheid auf ihre Bitte möge weniger freundlich und günstig ausfallen als damals. Dann würde Josephine von ihrem Vorhaben absehen müssen, und sie selbst hatte doch ihre Pflicht erfüllt. Sie war nicht arglistig genug, dem Brief einen Unterton zu geben, aus dem der Empfänger ihren eigentlichen Willen erkannt hätte. Abgesehen von der immerhin möglichen Gefahr, die Tochter würde das Schreiben zur Durchsicht verlangen. Der gütige Mann antwortete daher abermals in zuvorkommender, liebenswürdiger Weise, versicherte, wie sehr er sich freue, sie wiederzusehen, und bat sie, wie das erste Mal, sich an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Stunde bei ihm einzufinden. Und nun legte die Inspektorin unter Annas Beistand wieder ihr gutes, schwarzes Kleid an, das sie zu dem Begräbnisse ihres Gatten getragen hatte. Sie wanderte, von Josephine begleitet, bis in die enge, dunkle Seitengasse der inneren Stadt und betrat seufzend das Bankgebäude, während die Tochter diesmal froh gelaunt und erwartungsvoll auf dem gegenüberliegenden Gehsteig auf und ab zu schreiten begann. Der Direktor empfang sie beinahe freundschaftlich, plauderte mit ihr eine Weile über längst vergangene Zeiten, und als er sie schließlich nach ihrem Wunsch befragte, erzählte sie ihm nach den Unterweisungen Josephines ein wenig stockend von ihrer eigenen Kränklichkeit, von Walters ungünstigem Gesundheitszustand und bat zuletzt unter Hinweis auf den Rat ihres alten Hausarztes, ob es nicht möglich sei, den Sohn in einer Provinzzweigstelle unterzubringen und ihnen so Gelegenheit zu bieten, ohne schmerzliche Trennung in einen ruhigeren, ländlicheren Ort zu übersiedeln. Er hörte ihr sehr aufmerksam zu, begleitete ihre Worte hier und da mit einem billigenden Nicken und nachdem sie geendet hatte, erklärte er ihr Anliegen für durchaus begründet und vernünftig und versprach für eine günstige Erledigung alles zu tun, was in seiner Macht stünde. Die Sache ist auch von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachtet nicht so schlecht, meinte er beiläufig. Denn so brav und tüchtig er Sohn sich auch nach den Berichten seines unmittelbaren Vorgesetzten hält, so glaube ich fast, dass sich seine Aussichten draußen innerhalb eines kleineren Wirkungskreises bedeutend besser gestalten würden. Hier bei uns, er seufzte, um zu zeigen, dass er keineswegs damit einverstanden sei, sind hier so viele, und obwohl ich immer die Ansicht vertreten habe, dass bei jedem Menschen die praktische Tüchtigkeit und die persönlichen Fähigkeiten die Hauptsache sind, hat doch auch eine Menge von Nebenumständen die Hand im Spiel. Eine umfassendere, sozusagen akademische Bildung ist im Laufe der letzten Jahre gewissermaßen Mode geworden. Und obwohl ich selbst kein Freund dieser neuen Richtung bin, mein Gott, ich bin heute schon ein sehr alter Mann, wer weiß, wie lange ich noch mitreden darf oder kann. Und dann, so und in ähnlicher Weise äußerte der Bankdirektor noch mancherlei und als er die Inspektorin endlich mit Rücksicht auf seine karg bemessene Zeit unter neuerlichen Zusicherungen seines Wohlwollens verabschiedete, vermochte sie ihren Dank für seine Güte nur sonderbar beklommen und unfroh auszudrücken. Schon nach einigen Tagen erhielt der junge Ortlieb die Nachricht, er könne seine Anstellung in der Hauptbank gegen eine sogar ein wenig besser bezahlte an einer Provinzzweigstelle vertauschen und möge seinen Schluss bis zu einem festgesetzten Zeitpunkt bekannt geben. Das Städtchen, um das es sich handelte, war in etwa einer Stunde Bahnfahrt zu erreichen. Es besaß nach der Versicherung des alten Arztes ein sehr mildes, ausgeglichenes Klima und vorzügliches Trinkwasser. Und da Walter seit jenem unglückseligen Vorfall mit den Granzlerschen Frauen auch auf die letzten Reste eines eigenen Willens verzichtet hatte, erklärte er sich mit der ihm angebotenen Veränderung durchaus zufrieden. Während Frau Ortlieb nach einem kurzen Verzweiflungsausbruch in stumpfsinnige, gleichgültige Ergebenheit versank, wurde Josephine von einer sich ununterbrochen steigernden Ruhelosigkeit erfüllt. Sie betrieb die Kündigung der alten Wohnung noch lange vor Ablauf der dafür bemessenen Frist. Sie bestimmte selbst, wann Walter seine neue Stellung anzutreten habe. Kurzum, sie benahm sich so, als bringe sie jede Stunde, die man ungenützt verstreichen ließ, einem furchtbaren, geheimnisvollen Verhängnis näher. Anna musste auf ihr Geheiß bei einem ihrer Einkaufsgänge einen Eisenbahnfahrplan besorgen, an dessen Hand sie feststellten, dass sie mit Leichtigkeit an einem Tag in das Städtchen und wieder zurückfahren konnten und dabei eine genügende Anzahl von Stunden frei behielten, um nach einer geeigneten Wohnung zu suchen. Eines Morgens unternahmen sie endlich ihre kleine Reise, ohne sich diesmal, wie es sonst bei weit geringfügigeren Anlässen geschah, zunächst an endlosen Besprechungen und an dem kunstvollen Aufbau verschiedenartiger Pläne erfreut zu haben. Der alte Doktor bot sich ihnen zwar in unaufdringlicher Form zur Begleitung an, allein Josephine wies ihn entgegen dem Wunsch der Mutter ziemlich schroff zurück. Nachdem er einen für die geleisteten Dienste lächerlich kleinen Geldbetrag gefordert und empfangen hatte, ließ er nichts mehr von sich hören und tauchte einstweilen auch nicht wieder im Kreise der ortliebschen Familie auf. Am Abend bei ihrer Rückkehr sah Anna so glücklich aus wie ein Kind, dem ein traumhafter Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Und sogar Josephine konnte freudige Erregung und Genugtuung nicht verbergen. »Na, habt ihr etwas gefunden?« erkundigte sich die Inspektorin nach der ersten Begrüßung, müde und ohne richtige Teilnahme. »Ja, Mutter«, antwortete Josephine förmlich ausgelassen. »Aber frag nicht weiter. Es soll eine Überraschung sein.« Die alte Frau warf der jüngeren Tochter, die seit jeher in allen wirtschaftlichen Dingen für die Erfahrenere galt, einen fragenden Blick zu. »Glaubst du, dass es halbwegs gehen wird?« »Oh, ja, bestimmt«, meinte Anna. »Es ist freilich ein bisschen einfach, aber es wird sich schon herrichten lassen. Und dann ist es wirklich sehr billig.« Frau Ortlieb schwieg eine Weile. Endlich sagte sie, merkwürdig bangend und angstvoll, »Und wirklich, ein ganzes Haus.« »Ein ganzes Haus?« lachte Josephine. Und wir werden ganz allein drin wohnen, ganz allein. Nicht einmal eine Nachbarschaft werden wir haben. Das nächste Haus liegt mindestens 200 oder 300 Schritte weit weg. Mutter! Sie fasste die alte Frau, die starr ins Leere sah, mit beiden Händen an den Schultern. Kannst du dir das vorstellen? So schön hätten wir es doch hier in der Stadt nie haben können, nicht wahr? Aber die Inspektorin gab keine Antwort darauf. Sie nickte nicht einmal. Ende des 5. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.